Sonntagabend, 18 Uhr. Die Weltraumaffen sind da oder sind es ihre Replikanten? Man weiß es nicht genau. Schönen guten Tag, hallo. Wie geht es euch da draußen? Guten Abend, liebe Freunde. Sag auch was, Chris. Guten Abend. Uiuiui. Ja, ich war hier gerade im Klicken versunken. Das wird ja wieder Low Energy heute, wenn das so weitergeht. So nicht. Einmal Ja, mit Profis. also was ich euch schon immer mal sagen wollte, ist, wir müssen einfach alles vergessen. Ja, Lasst uns lass nicht uns mehr alles erinnern. vergessen. Ja. Wir vergessen einfach alles. Das schlägt uns dieser Simon Jenkins hier vor. Weiß nicht so genau, wer das jetzt genau ist, aber er schreibt für den Guardian. Ist der mit Leroy Jenkins verwandt? Ich gehe davon aus. Ich auch. Also fast alle Konflikte in der Welt werden ausgelöst, weil Leute zu viel erinnern. Großbritannien sollte aufhören, in der Vergangenheit zu jammern und vergangenen Traumata und sich weiter bewegen. Also das hört sich ja jetzt hier oben noch ganz gut an, aber wenn man dann unten liest, was der gute Mann dann so nicht mehr erinnern will, ist es schon wieder interessanter, weil er möchte, oder sagt ja auch schon die Überschrift, eigentlich alles, was im 20. Jahrhundert an negativen Dingen passiert ist, vergessen. Ja. Ich weiß nicht. Das Also ich bin waren ja jetzt, schon ein, zwei Sachen irgendwie. also ich bin schon manchmal überwältigt, mit wie viele Sachen man sich dran erinnern soll, jetzt aber auch eher vom deutschen Kontext her. Aber so alles abzuhaken ist jetzt irgendwie auch, ich keine Ahnung, Alter. So, ich, so. Es ist halt auch so, dass so eine Erinnerungskultur, die auch ein Stück weit vermittelt, um welche Werte man in der Geschichte sehr hart drum gestritten hat, die zu erhalten und zu verteidigen. Und das ist dann, ich, keine Ahnung, so. Warte mal, Chris, hier ein Absatz oben drüber, den fand ich super interessant. Das, wo war es denn? Oh, es war was mit U-Booten und da, genau. Also hier, diese Sache mit dem Erinnern ist auch schuld an Britanniens hohen Militärausgaben, weil die haben Angst vor Bedrohungen und archaischen Strategien aus der Vergangenheit, wie zum Beispiel U-Boot-Krieg, Konvoischutz, Dogfights, also Flugzeugkämpfe und bemannte Bomber. Ja, aber wenn du doch eine Insel bist, dann ist doch irgendwie der Schutz von Booten, die dir Sachen bringen, total wichtig, so lebensessentiell oder so. Keine Ahnung, so. Ich meine, ich will jetzt auch nicht so irgendwas an die Wand malen, aber es hat schon auch einen Grund, warum Nordkorea zum Beispiel die größte U-Boot-Flotte hat. Was so, so ich, ja, ich, was weiß ich so. Und hier, und dann wird auf den Mu Film Dünkirchen halt hingewiesen, weil da ja halt mal wieder, also es ist jetzt nicht der D-Day, aber eine andere Operation vorher, wo halt die Briten abgeschnitten waren durch den schnellen deutschen Vormarsch und auf die Insel zurückgerettet werden mussten praktisch. Und das verknüpft dann hier dieser Mensch wirklich mit der Realität. Und der damit, dass die marine Landefähigkeit von Großbritannien halt so nicht mehr besteht und fragt, wen wir denn angreifen wollen, Korea oder das Post-Brexit Frankreich. Aber das ist auch wieder eine dumme Geschichte, weil ihr wisst schon noch, warum ihr damals in Frankreich wart, weil da sind irgendwelche anderen Leute ausgetickt. Ne? Ja, Die aber ich Kartoffeln glaube, sind ausgetickt und ihr habt die dann besiegt. aber mal wieder so ein zünftiger Krieg zwischen England und Frankreich, das wäre ja schon mal wieder so ein Klassiker, den wir lange nicht hatten. Das stimmt allerdings. Aber ich muss halt allgemein auch sagen, grundsätzlich, also wenn ich jetzt nur so die These nehme, ne, dass man halt einfach auch manchmal zu viel Erinnerungskultur hat und dir halt mit so einer ständigen Paranoia aus der Vergangenheit, dass du dir da auch ein bisschen was vernageln kannst, würde ich bis zu einem gewissen Maße auf jeden Fall mittragen, weil sowas führt dann auch zu solch großartigen Artikeln wie dem Spiegelstück, das wir hier vor ein paar Wochen hatten, mit der Aussage, ja, hier die alten Lieder werden wieder gespielt und die Leute marschieren der Straße auf und die ersten Fensterscheiben klirren und so ein Quatsch. Das kommt nämlich auch von sowas, dass man das halt immer so omnipräsent und als als wenn das halt immer nur so eine Straßenecke weit entfernt ist, dass es wiederkommt. Und hier auch der Absatz ist auch klasse mit dem Holocaust Memorial in London. Es gibt bereits ein wunderschönes Holocaust Memorial im Hyde Park, aber das ist offensichtlich nicht an prominent, die Stelle ist nicht prominent genug für die Lobbyisten. Die Lobbyisten, das hat im Zusammenhang mit einem Holocaust Memorial schon so ein bisschen, also das hätte ich jetzt vom Kopf Verlag oder vom Herrn Stoll vielleicht erwartet, dass er das so ausdrückt, aber naja. Schon merkwürdig formuliert. Ich weiß auch nicht. Also. Identity politics is explosive enough without drenching it in the fuel of history. Was? Ja klar, ist Identity Politik ist Blödsinn. Aber was hat das dann wieder mit der Vergangenheit zu tun? Die Katalanen und die Schotten holen die Gründe aus der Vergangenheit, aber die wollen doch heute unabhängig werden. Ja, aber ich finde, das ist tatsächlich der sinnvollste Satz an dem ganzen Ding, dass halt, also Identity Politics sind halt so schon schlimm genug. Und wenn du das dann halt immer noch mit irgendwelchen historischen Bildern auflädst, dann wird es halt erst richtig kacke. Ja, das stimmt auch. Also. Das Ding ist halt auch oftmals wenn du es halt geschichtlich betrachtest, wenn du Standards von heute nimmst und in die Vergangenheit guckst, dann sieht halt alles super düster aus irgendwie so. Das macht irgendwie keiner so einen guten Eindruck. So, weiß nicht. So. Ich habe die Lobbyisten mal kurz gefixt. Ja, also ich bin ja einer von diesen Leuten, der Idee anhängt, dass wenn man die Geschichte irgendwie streicht, dass das zu nichts Gutem führt, weil die Leute dann nur anfangen, die Sachen zu wiederholen, die in ihrem Stammhirn irgendwie pulsieren. Aber ich glaube, wir können uns darauf einigen, dass es eine eher brüchige These ist, die also in manchen sehr gecherrypickten Situationen zwar nicht komplett aus der Luft gegriffen ist, aber im Großen und Ganzen jetzt nicht. Der Weisheit letzter Schuss. Ja, also so eigentlich Standard für The Guardian, so halb ausgegoren mal irgendwie so. So. Weiß nicht. Auch dann noch hier Nelson Mandela wusste das und deswegen hat er in Südamerika diese Truth and Reconciliation Geschichte verfolgt und hat einen Strich unter die Geschichte des Landes gezogen, was super funktioniert hat, wie wir ja alle wissen. Also da ist heute noch die Hölle los und es gibt immer noch ein deutliches Übergewicht. Wenn ein Weißer einen Schwarzen erschießt, ist das Alltag, und wenn ein Schwarzer einen Weißen erschießt, ist das eine schreckliche Sache, die sofort irgendwie untersucht werden muss von der Polizei und so. Also das ist kein gutes Beispiel. Das hat ja auch der Kraut schon mal gebracht und das war auch kein gutes Beispiel in dem Fall. Der Guardian. Ach ja. Du musst nicht mit Nazis reden. Was ist das, Alter? Du musst nicht mit Nazis reden. Anita Sarkeesian über Hetzkampagnen. Die Frau sieht eigentlich ganz sympathisch aus. Wer ist denn das? Das können wir den Baron-Chef raus? Als bekannte Kulturkritikerin. Ah, okay. Das klingt doch erstmal ganz in Ordnung. Eine marxistische Kulturkritikerin. Eine marxistische Kulturkritikerin. Ja, es ist halt auch, weißt du, Gamergate, und das sind sofort alles Nazis. Und selbst wenn es alles Nazis wären, keine Ahnung, wenn du jetzt ein Nicht-Nazi bist, dann ist es doch vielleicht ganz gut, wenn du mit dem Nazi redest und ihm vielleicht irgendwie helfen kannst, die eigenen Positionen zu überdenken oder so. Nee. Ich finde immer dieses, du musst nicht mit X reden, ist immer so ein bisschen so, ich weiß ja, nicht, selbst wenn ich Sachen komplett ablehne, ist eigentlich ein Dialog immer noch gut. So. Was du halt bei diesem Wort Nazi natürlich auch einsetzen kannst, ist zum Beispiel die Weltraumaffen. Weil wir sind das ja, wir sind ja die Leute, über die sie hier redet, was sie mit Hetzkampagnen meint. Wir haben ja angefangen, als Thema geht, Deutsch und Du kommst ja in zwei simplen Schritten in eine veritable Filterblase, ja. Du sagst halt einfach, ich rede nicht mit Nazis, ist Schritt 1, und Schritt 2 ist, jeder, der nicht meiner Meinung ist, ist ein Nazi. Ja. Ja, und vor allen Dingen auch darunter, was da schon wieder steht. Völlig obsolet mittlerweile. 2012 beschäftigte sich Anita Sarkeesian mit Frauen in Computerspielen. Jetzt sind es schon Frauen in Computerspielen, nicht mehr Darstellungen von Frauen irgendwie in Computerspielen, sondern das sind jetzt Frauen. Ja, das könnte aber auch der Inkompetenz von Frau Gottschalk geschuldet ja, sein. Und dann geht's weiter mit stellvertretende Chefredakteurin der Taz. Ehemalige Chefredakteurin der Missy. Ja. Nun spricht sie über den Hass der GEMA-Bewegung. Die Frau redet seit Jahren über nichts anderes als über den Hass der GEMA-Bewegung. Die Frau ist überhaupt der Grund, warum, also einer der Gründe, warum über den Hass der GEMA-Bewegung geschrieben wird, den es nicht gibt. Also. Es ist nur eine kleine Veränderung, ein leichter Schatten, der sich über Anita Sarkeesians Gesicht legt, als das Mikrofon zum ersten Mal ins Publikum wandert. Sie steht auf der Bühne des Gaming Festivals Play 17 in Hamburg, hat eine Stunde lang über Darstellung von Frauen in Computerspielen gesprochen und über die Hasswelle, die vor 5 Jahren auf sie zukam. Und jetzt hat sie Angst, wenn jemand das Mikrofon in die Hand nimmt. Deswegen, ja, wir könnt ihr auch hier etwas sagen, was ihr nicht gefällt. Das könnte ja ein Garbage Human sein. Harmful Opinions. You suck oder you're a liar oder was. Und das, was würde ihr das dann... Sie weiß das doch alles schon, dass ihre Gegner das von ihr denken. Ja, aber der springt dann einfach auf, schreit Show me your genitals und das tut ihr dann weh und dann muss sie weinen. Vor allem dieses 2012, das wird halt auch immer wieder durcheinander gebracht. Gamergate gibt es halt seit 2014, nicht seit 2012. Kann sein, dass sie Gegenwind 2012 bekommen hat, aber es ist halt irgendwie so chronologisch nicht unbedingt kongruent mit der Realität übereinstimmend. So. Aber das sind ja auch nur unnötige Details. Wichtig ist ja, dass die Sarkeesian so ganz gut rüberkommt als Kämpferin, die den Frauenhass aus der Gaming-Szene austreiben will. $6.000 will sie für die, will die US-amerikanische US-amerikanisch-kanadische Medienkritiker dafür sammeln. Überraschend nimmt sie $160.000 ein Jahr, weil die Leute das gehasst haben. Ne? Deswegen, weil es keiner wollte. Deswegen hat sie auch mehr Geld bekommen, als sie nachgefragt hat. 5 Jahre später, am vergangenen Freitag, steht Sarkeesian auf der Bühne in Hamburg und wartet. Wartet auf die ersten Worte aus dem Publikum. Ein junger Mann nimmt das Mikrofon, stellt eine harmlose Frage. Der Schatten über Sarkeesians Gesicht verschwindet, aber nur so lange, bis die nächste Person nach dem Mikrofon greift. Also ich habe irgendwie so das Gefühl, wenn du nicht in der, also wenn du dich auf eine Bühne stellen willst und dann nicht in der Lage bist, mal mit einer schnippischen Frage umzugehen, dann bist du da vielleicht einfach fehl am Platz. Ja, das ist Hass gegen Frauen, was du gerade gemacht hast. Aber so wie das da dargestellt wird, da muss ich mir einfach vorstellen, dass dann im Hintergrund irgendwie die Mondscheinsonate läuft und das Ganze in so einem verwaschenen, dunklen Licht ist irgendwie und das ist alles ganz schrecklich und fürchterlich, ja, aber warum macht sie das dann? Weil sie Stunning and Brave ist. Stunning and Brave. Ich erinnere mich an eine Veranstaltung, da gab es eine Schlange von Menschen, die mit mir sprechen wollten. In dieser Schlange stand ein Typ mit einem Hoodie, die Hände vergraben im Pullover. Ich fragte mich die ganze Zeit, was hat er da? Wenn du genügend Morddrohungen bekommen hast, fragst du dich einfach, was passiert, wenn eine Person es wirklich probiert. Was hat er da? Die Frage ist doch wenn, auch, wenn das ein Islamkritiker schreibt, dann ja, gut. Oder extreme politische Ideologien, wie, was weiß ich, Nazis, Kommunisten. Aber es geht um Videospiele. Weißt du, wenn man schon selber von sich sagt, es ist anstrengende und ermüdende Arbeit, für Gerechtigkeit zu kämpfen, aber es ist wichtig und nötig. Also wie viel Lisa Simpson im Real Life geht denn bitte? Also das ist ja wohl eine Selbstgefälligkeit, die ist halt nur schwer zu ertragen. Ja, und Gerechtigkeit, ne, also kannst du noch ein Dollarzeichen vorsetzen halt für variable Name Gerechtigkeit. Weil da kann ja auch jeder einsetzen, was er will. Es ist auch ganz lustig, dass die gute Frau eigentlich relativ bekannt geworden ist mit ihrem Damsel in Distress-Trope, was er öfters mal gebracht hat. Und dass sie aber die Damsel in Distress der Medien ist. Ja, weil irgendwie kommt das kritische Nachdenken bei Medien abhanden, wenn sie irgendwie über Anita berichten, weil das halt, weiß nicht, das funktioniert da halt dann nicht so. Ja, aber das ist halt dieser typische Opferreflex, weißt du? Du musst es halt nur verstehen, dich als Opfer zu vermarkten, dann hinterfragt dich keiner, weil du dann ja das bemitleidenswerte Wesen bist. Also, Sie hat ja auch Male Gaze verwendet sie ja auch in ihren Videos. Und Male Gaze ist ein Konzept, was selbst innerhalb von feministischen Kreisen einfach nicht gerne verwendet wird, weil es halt irgendwie aus den 70ern, 80ern kommt und in der heutigen Debatte einfach auch in rein feministischen Zirkeln einfach nicht up-to-date ist. Und sowas als Kritik einfach nur an der Seite erwähnen, wäre zum Beispiel mal was Schönes, was irgendwie Journalisten tun könnten, um ihrem Job gerecht zu werden. Aber es schaffen halt nicht so viele. So. Der einstigen Fantasie, das Netz könnte ein egalitärer Raum sein, hat mit der Realität nichts mehr zu tun. Was ist hier schiefgelaufen? Ja, was ist hier schiefgelaufen? Missy Magazin, Taz, Grüne Jugend, Games Journal. Die grüne Netzfeuerwehr. Frech, was sie da sagt, von wegen, wenn du ein junger, einsamer, queerer Mensch irgendwo auf der Welt bist, dann findest du Leute, die dich supporten. Aber es gibt auch Leute, die organisieren sich, um Frauen zu hassen. Nee, vielleicht gibt es diese Leute, die sich über Spiele kennengelernt haben, über Spiele auch sozialisiert haben miteinander und dann über Gamergate fest zusammengeschweißt worden sind. Das ist auch ein Support-Netzwerk. Halt für eine andere Art von Kultur. Für Kulturliberalismus. Unsere Kommentarfunktion auf YouTube ist abgestellt. Würde ich sie wieder einschalten, gäbe es einen scheiß Albtraumshow von Vergewaltigungs- und Morddrohungen. Also schließe ich die Kommentarspalte und werde angegriffen, weil ich angeblich die Meinungsfreiheit einschränke. Völliger Blödsinn. Du wirst angegriffen, weil du nie das Gespräch mit irgendwem suchst, der nicht deiner Meinung ist. Punkt. Ja, und weil du es nicht zulässt, dass die Leute auch sagen, wenn du Quatsch erzählst, was du häufig tust. Sachen halt cherrypickst, falsch darstellst, weil es halt dann so da reinpasst und irgendwelche Missy Magazin-Leute, die greifen das halt auf und sagen und können das dann endlos weiter zitieren und einen auf, ja, hier, jetzt habt das endlich mal machen. Das Ding ist doch auch, guck mal, die Frau, die hat doch relativ gute Kontakte. Sie war schon mal im Google Headquarter, hier Google Ideas. Sie war schon bei der UN. Ich frage mich, wenn sie tatsächlich so viele Morddrohungen bekommt, warum sie sich nicht einfach mit Polizeibehörden abspricht, die Dinge aufmacht. Und dann sagt, schau mal, ich habe 1000 Leute aus dem Netz genommen, die Quatsch schreiben, weißt du, und dann das proaktiv in Zusammenarbeit mit der Polizei macht. Aber das Ding ist halt, dass da wahrscheinlich sehr das nicht rauskommen würde und man eher feststellen würde, dass sie verhältnismäßig wenig Drohungen bekommt, sondern halt nur Kritik. So, und das ist dann halt, ja, das lässt sich dann nicht so gut vermarkten. Das ist auch mega krass hier. Es ist eine bekannte Argumentation. Hass auf Personen oder Personengruppen wird zur Meinung erhoben, seine Verbreitung dadurch gerechtfertigt. Besonders laut dröhnte diese Auslegung von Meinungsfreiheit im Sommer und Herbst 2014, als eine Hetzkampagne unter dem Namen Gamergate das Netz dominierte. Ihr habt doch wohl nicht alle Tassen im Schrank. Und danach kommt ja der richtige, ich sehe es inzwischen als eine bewusste Lüge. Gamergate richtete sich gezielt gegen Frauen. Frau Gottschalk hat mir auch nicht geantwortet auf meine Gegenargumentation, die ich in freundlicher Weise an sie geschickt habe. Da passiert einfach gar nichts. Das wird einfach behauptet. Dabei kann sich jeder darüber informieren, wer die Leute sind, mit denen Gamergate Probleme hatte, weil sie unethisch gehandelt haben, und auf dieser Liste befinden sich von den drei Frauen genau eine befindet sich drauf, das ist Zoe Quinn, und die findet sich indirekt, weil ein männlicher Journalist unethisch gehandelt hat, indem er mit ihr eine Beziehung geführt hat. Also, die sich offengelegt hat. Ja, das ist einfach Kackdreck. Und ich packe mal noch unter die Quellen, also in den Quellen unter dem Artikel von der Taz, packe ich mal noch Deep Freeze IT. Das ist so die Liste von Journalisten, die Gamergate sozusagen gefunden hat, bei dem man halt relativ gut nachweisen kann, wie oft sie ethisch fragwürdig sich verhalten haben in ihrem Beruf, ordentlichen Journalismus zu machen. Und hier, da unten in den letzten Absätzen verrät sie wirklich echt alles. Ne? Die Linke war bisher schlecht darin zu kommunizieren. Wir lieben Wissenschaft und Fakten, zum Beispiel um zu verstehen, dass wir gerade den Planeten zerstören. Aber zu jemandem zu gehen und zu sagen, schau dir meine Liste an Fakten an, ist keine effektive Strategie. Wir müssen Geschichten mit Gefühl erzählen und verstehen, wo die Leute stehen, warum sie denken, wie sie denken. Und ich bin raus. Wir müssen Geschichten mit Gefühl erzählen. Mit anderen Worten, so, es reicht nicht, dass die Dinge sind, wie sie sind. Wir müssen dir das halt einfach schön, ja, schön mit einer traurigen Geschichte hinten reinreiben. Ich meine, die Linke, wenn die irgendwie Veränderung positive haben möchte, dann ist dieses positive Gefühle machen jetzt nicht unbedingt so. Venezuela zum Beispiel ist jetzt mit positiven Gefühlen, da werden sich dort die Bürger wahrscheinlich am Kopf kratzen, weil die würden lieber was zu essen haben. So. Wenn die Linke sich jetzt nur noch auf Gefühle versteifen will, dann ist das... Bah, ja, guck mal, das Ding ist so, du musst dir halt diese Rhetorik von denen immer ganz genau angucken und musst da wirklich auch auf die einzelnen Worte achten. Wenn da steht, zum Beispiel, weil ihre ganze Existenz in Frage gestellt wird, so dass ich kenne den Spaß schon. Du stellst ja schon deren Existenz in Frage, wenn du deren Theorien irgendwie nicht anerkennst, ja. Da kommt nämlich irgendwer und sagt, hier, ich bin Raketengenderfluid, 13. Grad, oder sagst du, ja, das ist aber Quatsch, ja, oder bist du ja bei denen schon, dann André Theis. Das ist dann verbale Gewalt und genau, so. Und mit dem musst du dann nicht mehr sprechen. Ja, das ist immer das Fiese an diesem ganzen Scheiß, dass du halt, die stellen Theorien auf und allein der Widerspruch an der Theorie heißt schon, dass sie recht haben. So. Das ist so ein ekliges Mindset. Ja, weil sie Migranten oder Schwarze sind. An dem Moment ist wahrscheinlich Kyber Gümüşay um die Ecke gekommen und hat sich kurz 3 Tränen rausgedrückt, einmal gewunken und ist wieder gegangen. Stelle ich mir das vor. Und hier oben auf jeden Fall auch nochmal in diesem Absatz hier, Facebook unterhält ganze Löschzentren und so weiter. Twitter hat einen Sicherheitsrat, ja, in dem Feminist Frequency Mitglied ist. Und die Linke war bisher schlecht darin zu kommunizieren, so ein Bullshit. Also ich kann mich daran erinnern, es gab mal Zeiten, dass du Schiss gehabt, dich mit Linken irgendwo zur Diskussion zu treffen, weil die rhetorisch richtig fit waren. Ja, das ist alles erst in den letzten 10, 15 Jahren in die Brüche gegangen, weil die sich einfach immer weiter in ihre Filterblase eingeschlossen haben und immer mehr verdummt sind. Außerdem sind nicht sämtliche hier Kommunikationswissenschaftler irgendwie im linken Spektrum zuzuordnen. Also ich habe noch nie jemanden gesehen, der irgendwie gesagt hat, hier, keine Ahnung, Traditionalismus ist wichtig und ja, hier, ich bin ich bin Kommunikationswissenschaftler. Ich habe nie gehört. Ja. Aber Sarkisien weist immer wieder auf die Verbindung hin. Gamergate, Hass gegen Frauen, Migrantinnen und Schwarze im Netz, alt-right. Diese Phänomene sind miteinander verwoben. Ja, ist doch völlig klar. Fucking Unverschämtheit. Flache Erde, hohle Erde, Reptilienmenschen und Chemtrails, das liegt doch alles auf der Hand, dass das zusammengehört. Rechte Thinktanks haben von Gamergate gelernt. Yeah. Gamergate und die Wahl von Donald Trump. Vor allen Dingen den Gamergate-ProtagonistInnen dürfte es ähnlich gehen, dass die im Aufwind sind oder was? Warum eigentlich? Dumme Sarkisien macht ihren Blödsinn immer noch weiter, irgendwelche bescheuerten Journalisten gibt es auch immer noch. Das Schlimme ist, dass du halt weißt, die kaufen sich das halt selbst ab, weißt du? Die sind halt mittlerweile so in ihrem Chisel versunken, dass sie sich das selber abnehmen. Also sowohl die Frau, die dieses Interview geführt hat, als auch die Sarkisien selber. Das ist halt, wenn du schon so ein Level erreicht hast, dass du dich halt selber hinstellst und sagst so, oh, es ist anstrengend, auf der Seite der Gerechten zu kämpfen, aber einer muss es ja tun, weißt du? Wenn du schon so weit bist, dann ist eigentlich auch echt Hopfen und Malz verloren. Ja, das ist halt irgendwie eine Parallelrealität, die da aufgebaut worden ist, seine eigenen Blase. So. Ich glaube, das ist auch einfach, weißt du, wenn du in deinem Kopf mittlerweile in so einem Belagerungszustand wohnst, weil es ist ja völlig wurscht, ob du jetzt, also welcher Form von Extremismus und so, das, was die Anita Sarkisien macht, das ist für mich auch einfach Extremismus, so, weißt du, ist völlig egal, in welcher Form. Wenn du halt erstmal in diesem Mindset drin bist, dass die ganze Welt um dich herum schlecht ist und dir was Böses will und überall lauert das Unheil, ja, also dass du dann in so einer Belagerungsmentalität, dass du da halt irgendwann den Anschluss an die Realität verlierst, ist doch klar, also du forcierst es ja selber, weil die Realität um dich herum ist ja böse. Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu philosophisch, aber ich hoffe, ihr versteht, was ich meine, weißt du, ist ja, ob das Böse jetzt die sexistische Welt ist oder die von den Juden kontrollierte Welt oder die Welt der Ungläubigen und so weiter. Ja, immer dann, wenn du halt quasi so für dich selber feststellt, dass draußen die ganze Welt halt irgendwie von irgendwelchen feindlichen Mächten kontrolliert wird und so, dann fängt doch dieser Prozess, wo du anfängst, dich von der Realität loszusagen, den leitest du doch selber ein, indem du alles so um dich herum zur feindlichen Zone erklärst und dich dann halt abschottest. Naja, Geld sollen die Leute natürlich noch geben und Aufmerksamkeit und so. Und irgendwelche Leute, die sie gut finden, die sollen sie auch weiterhin gut finden. Aber natürlich keine Kritik. Nee, das ist alles Hass. So picken die sich das dann immer raus. Und das letzte Ding, das ist auch so eine Leier, die sie ja seit Jahren schon erzählt. Dieses Listen and Believe Meme, das ist ja von ihr gewesen. Start listening to women. Ja. Sie hat noch Ding da weiter unten, wo sie halt nochmal ganz explizit sagt, wie sie sich das mit der gesellschaftlichen Veränderung vorstellt. Und das finde ich ziemlich bitter. Hier geht es jetzt nochmal um Privileg, bla bla bla. Fehlt der Teil jetzt hier draus? Wo war denn das mit dem, ich muss nicht mit individuellen Personen reden? Das war weiter oben. Ah, okay, das habe ich dann eben übersehen. Also das fand ich auch super frech. So, ich muss nicht mit individuellen Personen reden. Das funktioniert für mich, bla bla bla. Aber sozialer Wandel geschieht durch systemische Veränderungen, nicht durch individuelle Gespräche. Und unten dann, das zwang Menschen, sich anders zu verhalten. Also, ja. Wenn man die drei Sätze zusammendampft, ja. Mein Ansatz ist nicht mit Leuten zu sprechen, ja, sondern systemische Veränderungen, die Leute zwingt, sich anders zu verhalten, zu erzeugen, dann ist das genau das, wovor wir gewarnt haben. Finde ich total gut, was du da sagst. Also, weil das, was man ihr früher als Kritik vorgeworfen hat, da ist jetzt mittlerweile so weit, dass sie das selber offen ausspricht. Und das finde ich im Grunde nicht schlecht, weil das auch einfach ein Stück weit ehrlicher von ihr ist. Ja, das Gute wäre nur, wenn die Leute das rein würden und wenn das nicht auf Kosten der Bundeszentrale für politische verschissene Bildung hier. Ja, das kann man gar nicht oft genug dazu sagen, dass die Frau auf Staatskosten praktisch in Hamburg war. Demokratie leben. Ja, und außerdem politische Bildung. Also da sitzt jemand, der sich denkt, ne, wie können wir den Deutschen was Politisches erzählen, wo die hier sich informieren und dann irgendwie hinterher mehr wissen als vorher. Ach ja, hier, die Leute, wir dürfen nicht mit denen reden, die müssen gezwungen sein, ihr Verhalten zu ändern. Hat vor allem in letzter Konsequenz bis jetzt immer hervorragend funktioniert. Die Geschichte ist voll von Beispielen, wo das absolut super hingehauen hat. Ich möchte jetzt hier keine Verunglimpfungen hören, junger Freund. Die Monotonie des Je, oder wie das alles heißt. Damit sollten wir doch böse Schluss machen. Ich glaube, es war genug Anita fürs Erste, oder? Ja, ich habe gleich das Video von ihr. Bei ihres Vortrags in Hamburg folgt langer Applaus. Von den Überzeugten. Weil da doch nur die gleichen Äffchen sitzen wie auf der Republika oder sonst wo. Und Humor. Trockener, leicht zynischer Humor. Weil es, ja, whatever. Weil Ideologen nicht mehr drauf haben wie trockener, leicht zynischer Humor. Glaubt den Frauen endlich. Was für ein trockener, leicht zynischer Humor. Ich verstehe es. Habt ihr es auch verstanden? Du bist ein Fiesewicht, Chris. Ja, im Hintergrund vermute ich das pastellfarbene Videospiel Flower Laufen. Videospiel Laufen. Fällt euch was auf? Videospiel Laufen. Nur ein Let's Play eines Videospiels könnte laufen, sage ich jetzt mal ganz frech. Ja. Aber gut. Die Frau Gottschalk hat sicher nicht so viel Ahnung von Zeug, Videospielen. Moment, Ton kriegt er auch. Ach Gott, das kannst du doch mal mit Ton. Ich weiß gar nicht, ob ich da Ton haben will. The history of women in video games is quite fraught. Tropes versus Women in Video Games is a video series I did that showcased the history of the way that women have been presented in games, and it's not pretty. So you have so many damsels in distress. You have It's not pretty, ja, showcased. Cherry-picked, meinst du wohl? It's not pretty, weil ich das so haben will. Auch das fällt denn nur, also die redet immer das Gleiche. Die ist wie so eine mechanische Puppe. Die ziehen sie vor dem Auftritt auf und dann redet sie immer denselben Scheiß, egal wo sie ist. Ja, aber jetzt dann erkennst du mal, wie anstrengend das ist, Kämpfer für die gute Sache zu sein, wenn du dich jedes Mal hinstellst und dieselbe Scheiße erzählen musst. Die schreiben auch hinterher dieselbe Scheiße. Das ist das nämlich. Das ist im Kreis rum Stichwort geben, damit ich dann meinen gesellschaftlich relevanten Beitrag darüber wieder schreiben kann. You have women who are there to be sexual objects or just background decoration. You have violence against women that's used just to create more gritty worlds. You even have women who are used as rewards for a job well done. And I think that we're... Man hat da überhaupt gar keine Frauen, wenn überhaupt hat man eine Darstellung von Frauen. We're seeing a concerted shift in the industry over the last several years to try to make the industry a little more inclusive, to try to make better representations in games. So we're seeing more women, we're seeing more people of color as the stars of games, and we're starting to see stories that are built around those particular experiences, and I'm pretty hopeful for that. Hervorragend. Das finde ich gut, Anita. Du ich hast es drauf. Ich finde es super. Ja, ich bin so froh, dass es die Frau gibt. Das ist besser wie irgendwie so lustige Memes oder Comics. Ich finde es schade, dass es so Leute nicht auch für andere Kunstformen gibt. Dann könnte ich mir nur deren Videos angucken und wüsste ganz genau, was ich halt nicht konsumieren darf. Ich fände das auch richtig gut, wenn man vielleicht vom Staat einfach mal eine Behörde einführen könnte, die das halt alles so kennzeichnet, was halt gut ist und was nicht. Und wenn es schlecht ist, dann kriegt das einen Stempel. Ja, oder wird vielleicht auch gar nicht verkauft. Das will ja dann auch keiner. Ja. Ja, da hat jemand hier in der Zeit die negative Aufmerksamkeit der deutschen Feministin auf sich gezogen. Oh, oh. Ja. Ja, Vergewaltigungsfälle dazu nutzt kleine Alltagsrechnungen zum gleichen verharmlost schwere Straftaten. Ja, das wieder kann mal ich auch komplett unterschreiben. Also wenn ich mir auch überlege, jetzt alleine mal diese ganzen Fälle jetzt aus Hollywood, wo ja auch jetzt alles in einem Atemzug genannt wird und alles irgendwie gleichgestellt wird und das auch natürlich jedes Ding für sich eine eigene Geschichte irgendwie ist, mit einem anderen Schweregrad, ne? Wo andere, komplett andere, andere Sachen den Leuten da vorgeworfen werden und so. Also finde ich auch sehr fragwürdig. Ja, auf jeden Fall ein guter Artikel zu der ganzen Diskussion, die da im Moment zu MeToo läuft. Und ja, eine Empfehlung. Von Martha Deer, also von Anne Wizurek, die hasst den Artikel und findet den ganz schrecklich. Dann muss der ja gut sein. Top-Empfehlung, ja. Ja, ich habe ja auch eine kleine Empfehlung, es ist zwar nur ein kurzer Text, ist hier von Alles Evolution ausnahmsweise mal. Kann man eigentlich immer lesen, aber heute haben wir es mal dabei. Schreibt der Christian hier, jede Frau wurde schon einmal belästigt, ich vermute mal jeder Mann auch, sagt er hier und gibt dann halt so ein paar Beispiele und na, jedem ist schon mal etwas Unangenehmes passiert und das kann ich auch absolut so unterschreiben und er meint dann hier halt auch, man muss halt die Unannehmlichkeiten, die sind halt irgendwie, aber im Endeffekt sind es halt kein großes Ding. In dem letzten Satz Ereignisse, die einen ärgern, die aber einen aber üblicherweise auch nicht um den Schlaf bringen und die man dann auch schnell als Unannehmlichkeiten, aber kein großes Ding abtut. Ja, weil es jetzt, glaube ich, auch ein ganz guter Schutz ist, mit dem man in die Welt herausgehen kann, wenn man sich halt immer vor Augen führt, dass es halt andere Menschen gibt, die halt irgendwie sich gut benehmen können oder so. Und dass, ja, wenn mir ein Kerl in der Disco einen Arsch packt, dass das nicht der Beweis dafür ist, dass die Männer quasi als patriarchale Master Race die Welt regieren, sondern dass der Typ, der mir einen Arsch gepackt hat, einfach ein ungehobeltes Sackgesicht ist. der gute Herr Family Guy Creator Typ. Ich finde es total lustig, weil ich mag Humor, der jetzt eher nicht ganz so arg Mainstream ist, der halt einfach, ja, zotig ist. Und Family Guy, finde ich, als Serie hat in den letzten Jahren irgendwie schon auch starke Qualitätseinbuße gehabt und alles und tralala. So, es fing damals an mit der Folge, wo der oder Brian stirbt, das ist der Haushund. Aber an sich finde ich. Brian ist tot? Ja, aber der wurde wiedergeholt von Stewies Zeitmaschine. Aber der war tot für eine Folge oder für zwei Folgen? Nee, für mehrere, vier, fünf oder so. Ah, okay. Und der Brian, der stand ja jedes Mal auch für sozusagen den Seth selber. Also weißt du, sein Charakter und er und der Brian, die sind sich sehr ähnlich. Und wenn sozusagen der Autor sich selber im fiktiven Ding killt, dann ist es so mystisch aufgeladen, dass die Serie vollkommen von Hund geht. Aber ist auch eine allgemein anerkannte Fan-Theory, dass quasi das Symbol dafür war, dass an dem Zeitpunkt quasi Seth MacFarlane angefangen hat, den Scheiß nur noch fürs Geld zu machen, nur weil er gedrängelt wurde, dass die Serie weitergehen soll. Und aber was ich halt irgendwie cool finde, ist sozusagen, dass jetzt irgendwie so ein Typ, den ich halt schon auch bewundert habe für sein Schaffen so und halt auch für seinen ekelhaften Humor, dass jetzt gerade der ist, der irgendwie als einzig so die Eier hatte, permanent vor Hollywood zu warnen, weil er hat bei einer Verleihung hat er einen Witz drüber gemacht, those women don't have to pretend to be attracted to Weinstein anymore. Dann hat er einen Witz gemacht, dass Stewie, also das Baby, sagt, help me, I escaped Kevin Spacey's basement und nackt durch ein Einkaufszentrum rennt. Und irgendwie ist das halt ganz interessant, weil es gibt auch Studien, die sozusagen einen Indikator dafür liefern, dass Menschen, die einen sehr derben Humor haben, in der Regel ehrlicher sind. Und irgendwie, mich hat das einfach gefreut. So, das jetzt mit diesem ganzen Kram, der jetzt irgendwie an die Medien gespült worden ist, also an die Öffentlichkeit, dass halt das Hess da schon vorher einfach versucht hat, was zu sagen, aber halt ignoriert worden ist, weil er ja eh nur dreckigen Humor macht, sozusagen. Ja, der Seth MacFarlane ist doch einfach einer der coolsten Typen, die es da so gibt, weil ich finde, der findet halt eine echt gute Balance. Also auf der einen Seite, er setzt sich halt viel für Schwule und Lesben ein, was halt auch eigentlich ist super okay ist. Es wird halt immer nur so von vielen so Radikalinskis dann so in Misskredit gezogen, die das dann halt total übertreiben. Ne? Aber dass er halt auf der einen Seite sagt, okay, so für Schwule einsetzen und so ist immer cool. Dass er auf der anderen Seite aber auch zum Beispiel in der Folge, wo Quagmires Vater sich zur Frau umoperieren lässt und dann Brian kriegt das nicht mit, weil er auf dem Seminar ist, kommt wieder, lernt die jetzt Mutter in der Kneipe kennen, schleppt sie ab und als er dann rausfindet, dass sie trans ist, die Szene ist, das ist wohl die längste Kotz-Szene, die es jemals in einem Cartoon gab, weil Brian dann einfach 3 Minuten rumreiert und er danach dann auch richtig angepöbelt wurde, auch von seinen Leuten aus diesen Schwulen- und Lesbenverbänden, die dann gesagt haben, so, ey, wie, wir dachten, du bist einer von uns und bla bla. Und er dann sagte so, erstens, was los ist, nur Humor. Und zweitens, das ist doch logisch, wenn du heterosexuell bist und nicht damit rechnest, dass sich das dann halt erstmal voll aus der Bahn wirft irgendwie. Und ich finde das cool, dass er halt einfach so diese Mitte gefunden hat, damit umgehen zu können. Plus eins, ich bin Fanboy von ihm. Ja, da wusste ich jetzt auch nicht, was ich davon halten soll. Ich habe mir den Artikel nicht näher im Detail durchgelesen, aber ich dachte mir so, ja, jetzt muss man rausschneiden, Alter. Das ist total wichtig, Alter. Vorher war es nicht wichtig und jetzt, wo es an der Öffentlichkeit ist, plötzlich super wichtig. So fickt euch, Alter, in Hollywood ohne Spaß. Ich finde es fast schon ekelhaft. Also so ist vielleicht eine gut gemeinte Geste oder so, aber Leute, Alter, es ist lächerlich. So, ich... Leute jetzt aus Filmen raus editieren. Total gut und wichtig und richtig. So. Das hat Stalin auch schon gemacht. Ja, also daran habe ich auch denken müssen, auch wenn es dann so eine... Die Stalin hat auch schon Kevin Spacey aus Filmen ausgeschnitten? Ja, genau ja, das. Genau. Nee, dann eh auch Spaskowski hat damals die Hauptrolle gespielt. Auch wenn es vielleicht, weißt du, ein bisschen so Eskalation ist, direkt an Stalin zu denken, aber einfach nur so, was soll das? Was soll das? So, Tut mir leid, der fällt mir bei Leute aus irgendwas rausretuschieren immer als erster ein. Ja. Aber mir auch. Also mir geht's. Lass mal den Stalin auch überall rausretuschieren. Ja. Ich habe gerade irgendwie, ich weiß auch nicht, denke ich gerade daran, dass man die Geschichte sowieso vergessen sollte. Ich weiß auch nicht, wie ich darauf komme. Ja. Ja, aber auch wie weite Kreise darf das, soll oder muss das noch ziehen? Also der Spiegel hat ja letzte Woche auch schon gefragt, darf man noch wo die Ellen-Filme sehen? Ja. Das fragen die Leute schon seit Jahren. Und ich glaube, Woody Allen ist irgendwie auch nicht verurteilt worden bisher zu der Sache. Mhm. Das ist doch, aber ganz ehrlich, das ist doch mittlerweile völlig zweitrangig, ob du verurteilt wirst. Du hast doch mittlerweile, also in Zeiten des Internetpraggers, da ist ja die Anschuldigung immer schon gleich der Urteilsspruch. Naja gut, bei den Leuten, die einen Arsch in der Hose haben, kommt ja danach dann auch, wie bei Louis C.K., kommt ja dann auch, ja, das stimmt und das war scheiße, was ich gemacht habe. Aber bei denen, die halt dazu so eine wachsweiche Nummer wie der Spacey abziehen, so nach dem Motto, ich kann mich nicht erinnern, aber guck mal, ich bin schwul. Das, ja, aber guck mal, das fand ich zum Beispiel klasse bei dem Peter Pilz, bei dem grünen Renegaten aus Österreich, dem jetzt auch plötzlich, so nach der erfolgreichen Wahl, hat sich plötzlich irgendeine Frau erinnert, dass sie 2013 von ihm mal irgendwo angegrabbelt wurde. Und er hat halt auch irgendwie erst so reagiert, wie man es halt so von denen erwartet, und hat dann aber nochmal einen Rückzieher gemacht und meinte so, ja, Moment, ich kann mich an den Quatsch nicht erinnern und ich sehe das auch nicht ein, dass ich jetzt nur, weil hier irgendwer aus der Kiste gesprungen kommt, dass ich jetzt meine Karriere an den Nagel hänge. Ja, also sorry. Also gerade auch bei Wahlen ist es halt so, ich will schon, dass die Leute vorwärts kommen und so, aber es ist halt auch so, dass ja, so, keine Ahnung, Merkel hat mich angefasst, so. Glaubt mir, believe woman, ich bin transgender. So, keine Ahnung. So, es ist einfach merkwürdig, wenn das bei der Wahl, ich kannte das Gesicht gar nicht. Ich habe das vor, aber jetzt ist es mir wieder eingefallen. Weißt du, ich sieht komisch aus, einfach so. Aber was ist die Frage, was bleibt über, wenn man diese Leute mit der feministischen Linse, aus denen eine Armee aufstellt und die dann mit Schneidbrennern an die Kultur gehen, bis da keiner mehr über ist von denen, die sie nicht mögen? Ja, das ist ja das, was zu einem guten Teil auch gemacht wird. Also als ein feministischer Putsch. Weil bei so vielen Allegations, mich würde das freuen, wenn die Leute, die was verkackt haben, auch verurteilt werden. So, ich fände es ziemlich gut. Und dann bin ich auch geneigt zu sagen, oh, das ist dann schlimmer und so. Aber solange das halt alles irgendwie Anschuldigungen sind, weiß ich halt nicht so, was ich glauben soll. Das Einzige, wo ich einer Anschuldigung immer sofort glaube, ist wenn es ein Feminist ist. Weil von denen kenne ich das mit dem Listen and Believe und da glaube ich es dann sofort. Aber davon abgesehen, alle anderen haben so ein Stück weit Unschuldsvermutung. So. Mr. Spacey und wir. Thomas, ich muss da mal ganz kurz anfügen. Ich saß neulich mit einer Bekannten am Tisch und sie sagte halt so im Spaß, so nach dem Motto, was hindert mich jetzt eigentlich daran, hochzuspringen, laut zu schreien, du Schwein, und die eine zu scheuern. Und wenn jemand fragt, was war, sage ich halt, er hat mich angefasst. So in der Situation, wo sich unsere Gesellschaft gerade befindet, welche Chance hätte ich da noch? Ja. Ja, das ist doch die Elevator-Geschichte. Warum zum Beispiel Linus Torvalds nicht mehr mit Frauen alleine im Fahrstuhl fährt. Ja, und hier hat Thomas Fischer einen Artikel geschrieben über diese MeToo-Geschichte. Und der hat jemandem nicht gefallen, der Anne Wizorek. Und ich finde, sie hat ein ziemlich, also ich weiß nicht, klar, ich mag freie Meinungsäußerung und so, aber diese Damen sagen ja ständig, es würde alles verrohen im Internet. Und halt diese implizite Unterstellung, wir können zur Abwechslung darüber reden, welches Interesse Thomas Fischer daran hat, sexualisierte Gewalt immer wieder zu verharmlosen. Das würde ja bedeuten, sie unterstellt so ein bisschen, dass der Herr Fischer Leichen im Keller hat. Ihr versucht damit irgendwie... Ja, ich glaube, das ist eine Anspielung auf, und welche Interessen stecken dahinter, was da halt in diesem in diesem Untertitel steht. Ja, aber ich finde es unangemessen, so zu, also von der, wenn ich mich jetzt aus ihrer eigenen Warte betrachte, fände ich es unangemessen, so zu handeln. Aber hat Frau Wizorek denn auch auf die Frage geantwortet, ob ihr die Unschuldsvermutung bekannt wäre? Ich denke, sie hat mit einem Blog geantwortet. Aber es ist halt auch ein Playbook von Feministinnen, von Kulturmarxisten halt, dann, wenn das Thema in eine Richtung geht, die einem nicht gefällt, halt zu sagen, so, ah, guck, der hat Leichen im Keller. Das, die, das ja für die auch eine Form von Debatte, sozusagen dann die Sprache zu instrumentalisieren, um einfach der Person, die Argumente vorbringt, einfach Schaden zuzufügen. Und manchmal klappt es ja auch, siehe Gamergate bei Thomas Fischer, der hat jetzt einen besseren Stand. Also, aber man impliziert ja nur, dass Gruppe X oder Mr. X irgendwas gemacht hat oder Frau X und ja, also. Ja. Das sind schon alles herzliche Damen. Ich finde das einen völlig korrekten Abschnitt. Ja. Also wenn eine Bundesministerin begrapscht wird, dann sollte sie, sie hat doch da Sicherheitsbeamten und den ganzen Scheiß und Polizisten, dann sollte der sofort belangt werden. Das ist doch, wir wissen doch, dass seit Nein heißt Nein spätestens sogar in Deutschland das Begrapschen schon strafbewehrt ist, wenn man diesen Damen glaubt. Was will der alte Mann? Was will der alte Mann? Was bist du für eine überhebliche, kleine Hobbyjournalistin, Laser Oshi? Das ist ja hier absolut keine Hasssprache. Also ich kann wollte ich auch sagen. Wenn man dann, wenn nachdem dann solche Leute das Virtue signalen, sozusagen, kommen dann nämlich hinterher die Leute, die diese Fantasien dann gleich in Wort und Tat umsetzen. Also den. Weiß nicht. Würde ich, glaube ich, belangen, wenn ich der Herr Fischer wäre oder die. Keine Ahnung, wie der Kerl ist, aber so viel Scheiße, die da rauskommt, ist der vermutlich ein Rektum. Oh, fein. Aber Hasssprache kann man doch nur politische Gegner betreiben. Man selber ist ja immer einer von den Guten. Das muss bekannt sein. Gibt auch diesen schönen Zusammenschnitt mit den tollsten Julia Schramm-Zitaten, wo sie dann wieder flächendeckend irgendwelche Leute bepöbelt und beleidigt hat. Das ist doch alles nichts Neues. Ich meine, um ehrlich zu sein, ich denke, dass die Gesellschaft besser funktionieren würde, wenn die Leute ab und zu auch mal ein bisschen pöbeln würden, solange das dann bei der Meinungsäußerung bleibt. Weißt du, ich finde es per se nicht schlimm. Ich finde nur dieses, wenn es die einen machen, ist das schlimm und wenn es die anderen machen, dann ist das gut. Das finde ich kacke. Aber an sich finde ich, dass die Menschen halt nicht vergessen sollten, dass du halt auch einfach eine ungehobeltere Sprache in deinem Tagesalltag hast und dass jetzt Twitter nicht unbedingt dann zu einer Publikation werden soll, wo du total übertrieben ernste Sachen reinschreibst, sondern wo du halt auch einfach Mensch sein kannst, wo du dann halt auch mal einen Scheiß schreiben darfst. So in meiner Idealvorstellung. Aber ja, keine Ahnung. Vielleicht sehe ich das auch nur falsch. Aber die Dame hier hat ja auch schon eine super Lösung dafür. Besser wäre, wenn der Redaktionschef sowas gar nicht erst absegnet, dass sowas überhaupt gedruckt wird, wie das vom Herrn Fischer. Da sind wir dann wieder an dem Punkt, wo man vielleicht auch für die Presse so ein Institut macht, das uns vorher alle Pressesachen durchliest und die dürfen dann erst veröffentlicht werden. Wäre vielleicht besser für alle. Ne? Ja, damit man die Leute auch dazu kriegt, dass sie sich richtig verhalten. Ne? Ist ja Der systemische Wandel kann nur über sowas erfolgen, Chris. Der zwingt die Leute dann, sich zu verändern. Ja, das ist ein älterer Artikel, aber den hat die Frau Wizorek selber wieder ausgegraben, ist ja auch von ihrem eigenen Blog und aus ihrer eigenen Feder. Und ich wollte es eigentlich, wir können kurz mal reinschauen und zeigen, was diese Menschen für Humor halten. Also wir kennen ja alle so diese Form der Glosse, dass man seinen Feind nimmt und dann praktisch ein Interview mit seinem politischen Gegner führt. Und die Anna hat ihren politischen Gegner konservatives Feuilleton-Man genannt, was ja super lustig ist, schon mal von vornherein mit dem Man hinten drin. Das klingt wie so ein Superheld. Also ich habe hier schon richtig Spaß gehabt am Anfang. Ja. Es liegt halt daran, weil in deren Herzen halt nur Liebe ist, ne? Nicht so wie bei konservativer Feuilleton-Mann. Ich agiere unter verschiedenen Decknamen. Für diese Namen lasse ich mich vom ganzen Alphabet inspirieren. Aber erfahrungsgemäß kommen solche zum Beispiel mit M oder F beginnen am besten an. Da setze ich natürlich auch bewusst auf solche Erfolgsrezepte. Also in der Glosse ist es ja normal so, dass man auch so schmunzeln muss. Ja. Ja, also ich fand das total lustig. Leute heißen unterschiedlich. Ha, ha, ha, ha. Außerdem, was am besten ankommt, ist Max Steel. Weißt du? Max Stahl. Das kommt am besten an. Nicht N, M, M Die und Meinungsfreiheit ist halt eindeutig bedroht, wenn sich niemand mehr Schuhcreme ins Gesicht schmieren darf, um einen schwarzen Menschen zu spielen. Oder wenn es einem Politiker nicht mal mehr erlaubt ist, ungefragt Journalistinnen Dekolletés zu kommentieren. Ich meine, wo kommen wir denn dahin? Es sind auch Aussagen, die ich jeden Tag in meinem Umfeld höre, dass die Leute sich echt voll gerne mal wieder Schuhcreme ins Gesicht schmieren würden. Oder dass sie Angst haben, dass ein Politiker ihr Dekolleté kommentiert. Ja. Also, ich lasse mich regelmäßig von meinem Assistenten Internetkommentator Boy durch einen Pager. Also wer noch einen Beweis gebraucht hat, dass Anne Wizurek genau gar keinen Humor hat. Hier, da ist er, ein Text von 2014. Ja, das ist vor allen Dingen alles wieder so ein Kafka-Trapping, ne? So, Echte das. Fakten brauche ich nicht, schließlich habe ich eine Meinung. Wenn du dich Sagt drüber der konservative aufregst, Feuilletonmann, nicht die Anne. wenn du dich drüber aufregst, bist du halt scheiße, ne? Und darfst es nur gut finden. Weil wenn du dich drüber Ja, aufregst, aber. dann hat es ja einen Nerv getroffen und dann bla bla. So sieht's aus, wenn Puritaner Satire machen. Traurig. Ja, aber das ist auf jeden Fall nicht irgendwie hier ein schlechtes Klima erzeugen gegen Leute, die ein gewisses Alter haben oder gewisse Meinung haben oder ein gewisses Geschlecht haben. Auf gar keinen Fall. Das ist nur bei Anita Sarkeesian so. Jo, Leute, ich verabschiede mich. Bei mir kickt Ja. die Grippe gerade wieder rein. Ich habe gedacht, es geht, aber Okay. das wird mir Jo. zu anstrengend. Ich wünsche euch Ja, alles du, Gute. keine Sekunde zu Ja. früh, denn das, was jetzt kommt, ist richtig widerlich. Also tschüss. Okay, alles klar. Ciao. Dann schnell weg. Tschö. Ciao. Ja, das ist nämlich dieses hier. Hashtag MeToo. Viel Aufregung, wenig Folgen, Fragezeichen, wo ich mir schon gedacht habe, wenig Folgen, ja, wenig Folgen. Was für Folgen könnten das wohl sein, jemand da meint? Das sind natürlich politische Folgen. Und das schauen wir uns jetzt auf jeden Fall Ja, mal an hier. generell will ich, wenn Leute die andere Menschen anschuldigen, dass dann einfach Gesetze verabschiedet werden und man nicht auf bestehende Gesetze zurückgreift. Ich finde das total gut. Ja, Also. das ist total wichtig. Die Anne von eben kommt da auch wieder drin vor, weil das ist halt eine Expertin, eine astreine Expertin. Dum, dum, dum, dum, ominöse Musik, oh, bedrohlich. Eine Frau. Sie hat den Film der Stunde gemacht. Eine überzeichnete Komödie, die zwei Sexisten der Superlative porträtiert. Sie hat den Film der Stunde gemacht, eine überzeichnete Komödie, die zwei Sexisten porträtiert. Ja, so wie die Nazis damals den Film der Stunde gemacht haben, eine überzeichnete Komödie, die Juden porträtiert. Beide Die Gruppen haben baggern eine und belästigen, die Weltverschwörung, weißt glauben, du? Frauen zu verstehen, aber nie zum Zug kommen. Ob sie selbst schuld sind, fragen sie sich nicht. Du bist nicht so pervers, wie du denkst. Deine sexuellen Vorstellungen, die du manchmal so abgründig findest, die hat die auch. In diesem Film sind die Charaktere grotesk zugespitzt. Im echten Leben ist Sexismus oft viel subtiler. Das ist ja schön, dass man das noch gesagt hat, ne, dass die zugespitzt sind. Es ist fast so, als müsste man das machen, damit die Leute das nicht widerlich finden, was die hier für eine Scheiße bauen. Und ich bin mir auch sicher, dass jeder, der sich diesen Film anguckt, auch weiß, dass das zugespitzt sein soll und das nicht irgendwie als, als Realdarstellung irgendwie, zumindest was diesen hohen Nüssen da irgendwie in ihrer Birne pfeift, irgendwie versteht. Haben wir auch immer wieder die Debatte, weil das ganz schwierig ist. Also natürlich wäre der Wunsch zu sagen, ich arbeite nicht mehr mit Regisseuren, die übergriffig sind, oder ich dulde bestimmte Sätze nicht am Set und dann gehe ich. Aber das ist ein so verankertes Problem, dass man wirklich ganz, ganz kleine Schritte machen muss. Filmpremiere mit. Ja, und außerdem andere Leute haben natürlich auch irgendwie andere Vorstellungen. Und wenn man mit anderen Leuten irgendwie zusammenarbeitet, dann muss man sich irgendwo treffen, ne? Also. Ja, auch ich will bestimmte Sätze am Set nicht hören. Ja, dann guck halt, dass du Erfolg hast und Leute immer rausschmeißen kannst, wenn sie dir auf den Keks gehen. So, ich keine Ahnung, was für Sätze das sind, aber das ist so nebulös. So, ich denke, dass es eher so, nicht unbedingt illegale Sätze sind, so, sondern eher so, es geht mir ein bisschen gegen den Strich, ich will dich hier nicht am Set haben. So, ja, da muss halt wichtig sein und was darstellen. Und dann kannst du dich wie ein kleiner Napoleon aufführen. Mhm. Aber in der Regel sind die Leute, die kleine Napoleons werden, die arbeiten in der Regel richtig hart und in der Regel mussten die sich selber auch oft bücken und dumme Sätze von anderen Leuten anhören, um irgendwann mal wichtig zu werden. Aber ja, was weiß ich schon. So. Diskussion. Dabei Feministin Anne Wiezorek. Für sie ist es noch ein weiter Weg zu einer Welt ohne Sexismus. Da sind wir einfach noch nicht an dem Punkt angekommen. 2013 initiierte sie den Hashtag Aufschrei. Nur 4 Jahre später das Déjà-vu, Hashtag MeToo, ich auch. 2 simple Worte entfachen eine hitzige Debatte, wieder ein Aufschrei, wieder prangern wir Sexismus und Chauvinismus an. Doch bringen uns diese Debatten wirklich voran? Wir müssen auch aufpassen, dass wir nicht so auf der Stelle trampeln, was das angeht, sondern eben auch darüber sprechen, was tatsächliche Lösungen sind, um hier ja eine Besserung einfach der Zustände auch zu erreichen. Lösungen, Besserungen der Zustände, Waage an... Auf der Stelle trampeln ist auch würdig eines Biff Tannen, muss ich sagen. Ja, ich meine, was soll dieser Kram? Also wenn man da schon wieder irgendwelche Änderungen forciert, dann muss man klipp und klar sagen, was das Problem ist. Und nicht irgendwie sagen, ich habe ja einen Hashtag, wo jeder was runterschreiben kann. Tralalalalala. So, das muss sich jetzt ändern. Eine Hashtag-Revolte, den Sexismus abschaffen? Nützt das digitale Debattieren über unangebrachte Worte und Berührungen? Kann ein lustig gemeinter Film unsere... Uneingebrachte Worte... Was man da schon wieder verknüpft, unangebrachte Worte und Berührungen, das sind 2 Sachen, die ich jetzt speziell nicht verknüpfen würde, weil Worte nicht notwendigerweise dir wehtun, aber Berührungen das durchaus wehtun können. Wenn sie dir wehtun, jetzt so im übertragenen Sinn, ich meine, da hat sicherlich jeder irgendwelche Sachen, die er nicht hören will, irgendwelche Sachen, die nicht so laufen, wie es ihm passt oder so. Ja. Und es gibt noch 2 Dinge, die nicht zusammengehören hier, nämlich Online-Debatte und Anne Wiezorek. Anne debattiert nicht, habe ich gerade am Wochenende wieder gesehen, wo jemand eine sehr sachliche Frage danach gestellt hat, ob sie zu der Unterstellung gegen den Fischer auch irgendwie noch mehr hat oder ob das nur heiße Luft ist und sofort einen Block gefangen hat. Also die diskutiert einfach nicht, die debattiert nicht. Die macht die gleiche Nummer wie Sarkisien auch. Ja, und es ist vielleicht an dieser Stelle auch nochmal wichtig zu erinnern für die Leute, die uns noch nicht so lange gucken. Anne Wiezorek hat sich ja damals auf die Republika gestellt und hat eben behauptet, man könne halt nicht mehr irgendwie sagen, so ja, die Leute müssen sich ein dickeres Fell wachsen lassen oder so, sondern auch wieder so ein vages, da muss was passieren. Und der Grund, den sie dafür hatte, dass was passieren muss, war Gamergate. Dann mit anderen Worten, ihre falsche Darstellung von Gamergate, die aber an dieser Clique halt natürlich die vorrangige Darstellung ist. Einstellung verändern? Die ausgedehnte Hirschkuh am Wegesrand interessiert mich nicht. Sie ist etwas für Heuchler. Ist er ein Sexist? Das glaubt er nicht, wie viele andere Männer auch. Ich kann verstehen, dass Männer verunsichert sind, aber ich möchte immer wieder klar machen, Verunsicherung ist gut. Es ist wichtig, um sich zu hinterfragen und eben zu reflektieren, mache ich so weiter wie bisher? Oder denke ich darüber nach? Moment mal, immer wenn dich jemand verunsichern will, Mädchen, drückst du den Blockknopf. Ja. Immer wenn jemand eine Feministin verunsichert, hat sie Angst vor verbaler Gewalt und verpisst sich aus der Debatte, ohne auch nur einen Fakt genannt zu haben. Ja. Also dass du jetzt sagen, kommst mit Verunsicherung ist gut, das ist eine Frechheit. Ja, right back at you, also wirklich. Die eigentlich besser machen könnte. Das ist ohne Verunsicherung geht das nicht. Die Frauen, die gebe ich die Schuld. Ich bin gegen Vergewaltigung, ja? Aber die Frauen, die sollen sich nicht gleich machen. Solange Sachen geheim behalten wird, solange wird es auch ausgeübt. Wenn man aber anfängt, darüber zu sprechen, dann glaube ich schon, dass das irgendwas aufgebrochen wird. Wir haben sogar ein Gesetz für Menschen Vergewaltigung, Mädchen. Wir haben extra Gesetze dafür. Das ist nicht so, dass das geheim gehalten wird. Wir wissen alle, was Vergewaltigung bedeutet. Und 99% der Männer wären bereit, sofort jemandem zu helfen oder dem Vergewaltiger aufs Maul zu schlagen. Glaub mir, Mädchen. Das ist Quatsch. Auch dieser Punkt, so Debatte, so ja, Debatten helfen durchaus, weil wenn ich mich nicht äußere, wie sollen andere Menschen wissen, was ich einer Gesellschaft gut und schlecht finde? Also wenn ich mich nie äußere und immer nur zu Hause hocke, dann glaube ich nicht, dass die Regierung das machen wird, was ich will. Und zwar eine Marskolonie. Wenn ich das nie äußere, dann passiert es vielleicht trotzdem, aber die Chance ist einfach geringer, wenn ich mein Maul nicht aufmache. So, ich keine Ahnung. So. Auch wenn es die 10. Debatte ist. Sagen, ah ja, guck mal, hier ist es auch passiert und ich möchte auch gerne darüber sprechen. Ich habe es auch schon erlebt, dass Arbeitnehmer sich übereingebeugt haben und die Hand hier rüber haben gleiten lassen und hab dich mal nicht so. Das ist unerträglich. Und wenn ich sowas sehe, man sieht es ja auch ständig in der U-Bahn, im Zug, wenn Typen überhaupt nicht kapieren, das ist völlig unerwünscht. In welchen U-Bahnen und Zügen fahren diese Leute? Ich besitze keinen Führerschein, ich fahre viel Zug, ich sehe sowas so gut wie nie. Also ich habe mal, als ich 14 war, das erlebt, dass ein Busfahrer eine blonde junge Frau angepöbelt hat. Und dann habe ich ihn angepöbelt. Und ich habe einmal, als ich 17 war, habe ich das erlebt, dass irgendjemand anscheinend eine Frau begrapscht hat, wo dann aber auch alle anderen Zuggäste schon aufgestanden sind und den rausgeworfen haben. Das sind zwei Sachen, an die ich mich erinnere. Ich habe gerade gestern mit meinem Bruder darüber gesprochen, an was wir uns in der Richtung erinnern und ob es dieses Weggucken und diesen ganzen Kram gibt. Und ich musste zurückgehen bis in die Mitte der 90er Jahre, wo in der Kneipe, wo ich damals oft war, jemand seine Frau geschlagen hat. Das war der letzte wirkliche Vorfall, den ich unter ernsthaft sowas einordnen würde. Und da standen 5 Typen um den rum, die, als wären die dahin teleportiert, als er die gehauen hat. Und die haben ihn dann rausgebracht. Ich habe keine Ahnung, ob er da auch nochmal irgendwie Ärger bekommen hat, aber das war sofort geregelt. Und so funktioniert der Großteil unserer Gesellschaft. Ja. Niemand stellt sich hin und sagt, ach, guck mal, der Bernd jetzt vergewaltigt, der Bernd ist ein Verrückter oder so. Ist doch nicht so. Ja. Ja, was lernen wir daraus noch wieder? Du musst lernen zu vergessen. Vergiss einfach und vertraue den Leuten, wenn sie dir erzählen, wie es in Wahrheit ist. Ja, hier der Neophyt X sagt im Chat, ich fahre keinen Zug in Berlin. Das kann schon natürlich sein, weil oft kommt ja diese ganzen Horrorgeschichten kommen aus Berlin und das Fass aufzumachen, warum das da so ist, das möchte ich jetzt eigentlich gar nicht. Wir können ja mal einen Dokumentarfilm drehen, wo wir das so ein bisschen unterstellen, wer da schuld ist. Anmache und einfach nicht damit aufhören, ist entsetzlich. Nein, ich finde das furchtbar, ist ja klar. Aber ich weiß nicht, ob Sie dieses Video kennen aus New York von dieser Frau, die einen Tag durch New York läuft und ständig angemacht wird. Also wirklich auf jeden Schritt. Ja, dieses lange Video, wo hinterher noch 2 Minuten irgendwie übrig bleiben, mit dieser Schauspielerin, der da guten Morgen gesagt hat. Aber sorry, das mit dem New York, das ist einfach nur dumm. Es ist dumm von vorne bis hin. Ich war mit meiner Frau in New York und wir hatten ein Pärchen-T-Shirt an, wo drauf stand, she's mine und bei ihr stand, he's mine. Und wir sind in New York rumgelaufen und wir haben so viele positive Kommentare von Leuten bekommen, so, ah, that's cute, ah, oh, you're cute, bla bla bla, dass wir die am nächsten Tag nicht angezogen haben, weil wir keine Lust hatten, dauernd in irgendwelche Gespräche verwickelt zu werden. Das ist Unterdrückung. Das ist halt einfach nur so, hallo, was ab, was geht, was, das ist nicht böse, weißt du, so sorry, es ist einfach nur erbärmlich, Alter. Und auch mit dem Video, guckt euch die Gegenden an, in denen sie läuft und dann tu dein soziokulturellen Kontext erarbeiten, von wem die meisten Kommentare kommen. Meine Fresse, Alter. Hey. Damn. Wir haben das nachgedreht mit unserem Hauptdarsteller Franz in Berlin und er wird nicht ein einziges Mal angesprochen. Ja, und die haben das mit hässliches wahrscheinlich. Ja, genau, weil die haben das nämlich mit einem männlichen Model in New York nachgedreht und der wurde auch ständig angesprochen. zwar häufig von anderen Männern, aber immerhin, ne? Also, aber auch von Frauen. Also es war jetzt nicht so, dass sie den komplett ignoriert hatten. Das kann man sich auch bei YouTube angucken. Das jetzt. Ja, und vor allen Dingen, ich meine, man kann das ja auch anders verstehen. Man kann ja auch sagen, wenn ein Mann irgendwo langläuft, dann ist es den meisten Leuten halt vollkommen egal. Ne? Genauso wie es bei den meisten Frauen wahrscheinlich den Leuten auch vollkommen egal ist, wenn die irgendwo durch die Gegend laufen. Aber wo da jetzt die Unterdrückung irgendwie sein soll und was da jetzt schlechter oder besser oder für wen auch immer irgendwie ist. Ich meine, wenn die Frau Schauspielerin ist, dann ist das ja auch ihr Kapital irgendwie, dass die Leute sie irgendwie attraktiv finden. Das muss man ja auch ganz klar so sagen. Also, die wird ja wahrscheinlich nicht Schauspielerin für Synchronstimme oder so sein. Eine Frau mir auf den Arsch guckt und denkt, ein ganz netter Hintern. Also ich fände es furchtbar, wenn das aufhören würde. Ich würde mich auch freuen, wenn sie mir das sagt. Das Problem ist nur, ich bin in einer privilegierten Position. Ich bin weiß, ich bin männlich, ich bin heterosexuell, ich habe kein Problem. So. So, muss man da noch irgendwas zu sagen. Du hast keine Firewall in deinem Kopf und du hast den kulturmarxistischen Virus eingefangen. Deswegen redest du dummes Zeug, Alter. Ja. Privilegiert. Ich bin weiß, ich bin männlich, ich bin privilegiert. Also wenn ich in diese Augen gucke, dann sehe ich da niemanden, der in seinem Leben irgendwie von einem Erfolg zum anderen läuft. Also tut mir furchtbar leid, du bist Schauspieler von Beruf und du hast so einen bescheuerten Bart. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass dein Leben so ein Zuckerschlecken ist, Alter, aber du weißt es ja besser. Also von daher glaube ich dir das einfach mal, dass du privilegiert bist. Und dieses Bewusstsein zum Beispiel dafür zu haben, dass nicht jeder mit der gleichen Messlatte solche Dinge beurteilen darf. Nur mit diesem beschissenen Sprachfehler. Also tut mir leid. Müssen wir drüber reden. Und der Redebedarf ist groß. Das belegen die Kommentare im Netz. Das verschärfte Sexualstrafrecht, der dazugekommene Grabschparagraf zeigen aber auch, öffentliche Debatten können die Gesetzgebung beeinflussen. Und wenn ein Thema öffentlich wird, ja, da sind wir jetzt dabei angekommen, wo es halt drauf hinausläuft. Was muss ich tun? Wird trauen sich immer mehr zu sagen, ich auch. Ich bin nicht alleine. Und ich will etwas verändern. Solidarität ist eine Waffe, eine ganz, ganz wichtige. Und das zeigt sich bei solchen Aktionen sehr, sehr deutlich. Solidarität ist auch was wir zunehmend verlieren in unserer Gesellschaft, weil wir sehr beschränkt werden aufs Individuelle. Und dieses Gemeinschaftliche und wirklich gemeinsam für was einzustehen, das wird immer schwieriger. Und insofern ist es natürlich toll, wenn es dann so ein Hashtag zum Beispiel schafft, uns da auch wieder zusammenzubringen und wirklich diese Kraft auch vor Augen zu führen, die wir gerade auch als Frauen haben. Und es ist genau... Wir dürfen keine Individuen sein. Wir müssen ein Kollektiv sein und die Kraft, die wir als Frauen haben... Die Kraft, die wir als Frauen haben, die zeigt sich wieder, ja. Aber ich dachte, ihr seid so hilflos. Oh Mann. Genau diese Kraft, die einen längst überholten Männertypus vielleicht bald abschafft. Was sind die drei wichtigsten Punkte in der Anmachstrategie? Charme, Humor und Nachgiebigkeit. Oh Gott, bist du armselig. Meine Fresse, Alter. Ich habe zu viel über die Frauenrechtssituation außerhalb von Europa gelesen, dass ich das ernst nehmen kann. So ein dummes Geschwätz von denen. Und ich habe keine Ahnung, wie man die Frauenrechtssituation ordentlich lösen kann. Es gibt viele Ansätze, die halt sehr schwer sind, weil du kannst ja auch nicht ankommen und dann sagen, hey du Land XY, jetzt mach mal das und das und das an. Das ist halt einfach nicht so einfach. Aber ja, was auch immer, Alter, ohne Spaß. Ja, also ich denke mal, dieses Video wird durch uns auf jeden Fall wieder eine größere Reichweite bekommen, als es da bekommen hat. Das hat im Moment 600 Aufrufe. Aber ich finde es schon ziemlich bemerkenswert. Also das Ausmaß des Wahnsinns, auch wenn man es ja eigentlich weiß, also das hat mich auf jeden Fall mal wieder richtig getroffen. Dieser Kram. Also vor allem auch so dieses, ja, wir haben hier ein Video gemacht, wo wir darüber reden, wie wir uns das vorstellen, wie die Typen da irgendwie ticken. Es ist gesellschaftlich relevant. Das ist total wichtig. Und Gesetze sollte man mal ändern. Und wir wissen ja, wer in Deutschland solche Filme auch bezahlen darf, zum Teil über die Filmförderung der Länder, des Bundes, des Hundes und der... Keine Ahnung. Aber ich wette, dass da auch Staatsgeld drinsteckt in dem Film. Brauchen wir eine Männersteuer? Ja, brauchen wir auf jeden Fall. Dringend, also ich finde es total wichtig. Also die Besteuerung männlichen Lebens, das ist endlich überfällig, weil einfach Gründe und noch mehr Gründe und keine Ahnung. Ich will sehr beleidigende Dinge über den Autor sagen. Ich glaube, habe auch so ein Ding erreicht, wo ich diese Texte langsam richtig hasse. Nicht nur ein bisschen, sondern so Leute. Es ist, was soll dieser Rotz, Alter? Also ich kann das noch ein Stück weit eher verstehen, dass so Nein heißt Nein-Kampagnen gefahren wird, wie das hier, weil dieser Pay Gap wurde schon so oft debunked, dass es wirklich wehtut, wenn Ideologen immer noch ihre Propaganda raushauen müssen und es nicht verstehen, dass sie wie ein kleiner Roboter ideologische Bruchstücke wiederkäuen. Und das ist weiß ich, das ist ja, also einfach nur gesellschaftsschädigend, das, was die das mal eben keine zusammen. Ansätze, keine Lösung, nichts haben. Doch, Lösung hat er ja. Ich fasse das mal eben zusammen. Es geht halt im Prinzip darum, der Typ sagt halt auch die ganzen Sachen, also er redet halt auch davon, dass halt dieser Pay Gap, diese 21% halt nicht alles sind, dass es da auch noch diese bereinigte Variante von gibt und auf der reitet er dann halt auch drauf rum. Aber was er zum Beispiel halt nicht sagt, also er sagt es schon, aber er erwähnt es danach nicht mehr, halt der Unterschied mit der durchschnittlichen Arbeitszeit, was ja eigentlich der gravierendste Faktor ist. Dass übers Leben gesehen halt eben Frauen einfach weniger arbeiten im Durchschnitt als Männer. Auch in den gleichen Berufen und so weiter. Und das macht ja schon mal viel aus von diesem ganzen Pay-Gap generell. Aber da hat er dann nichts zu sagen, stattdessen so nach dem Motto, ja, hier, wir machen jetzt einfach Umverteilung, weil den Frauen fehlt ja das Geld, das fehlt denen ja. Also er nimmt dann schon dieses Bereinigte und sagt dann halt irgendwie so, ja, hier, und rechne das mal hoch über so und so viele Jahre und das sind so und so viel 1000 Euro und so ein Kram, ne? Und dann so nach dem Motto, ja, hier, halt Männersteuer, so, dann können wir ja dann irgendwie den Frauen das Geld zuschustern. Das Ding ist halt, du kannst, also setzt so eine Steuer ein, dann werden Männer halt weniger arbeiten, weil sie keinen Bock drauf haben. Bei mir in der Firma ist es so, dass alle Frauen nicht Vollzeit arbeiten. Manche könnten das, manche hatten noch keine Kinder und dann denke ich mir so, Leute, und dann ist das unfair, dass du eine 30-Stunden-Woche hast. Ich hätte auch Lust, ich hätte sogar Lust auf eine 20-Stunden-Woche. Ja, aber im Endeffekt kannst du das ja nicht, weil bei der Steuer fragt ja dann keiner, wie viel du arbeitest. Die Steuer darfst du ja dann sowieso bezahlen. Und musst du dann ja wahrscheinlich noch mehr arbeiten, dann damit du für die anderen drei Leute, für die du dann noch arbeiten gehst, dann auch noch mitarbeiten kannst oder so. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Also ich meine, es ist ja sowieso schon so, dass du als Alleinstehender halt die größten Steuern bezahlst, unabhängig davon, ob du jetzt, welchem Geschlecht du jetzt angehörst. Also wenn du entsprechend verdienst, normal, Vollzeit. Und ja, also dieser Quatsch von wegen, wir machen das einfach am Geschlecht fest. Also wenn jetzt einer sagen würde, irgendwie, wir müssen was für die Familien machen oder so, dann könnte ich das noch irgendwo nachvollziehen. Aber es ist halt wirklich nur dieses, oh mein Gott, es gibt eine Ungleichheit. Und vollkommen egal, von welchen Faktoren das jetzt abhängt, wir müssen irgendwas machen. Und deswegen tun wir jetzt hier die eine Gruppe irgendwie unter Druck setzen aus Gründen. Das Lustige ist ja auch noch, dass bei Telepolis ja Anfang des Jahres ein ganz guter Artikel erschienen ist, der im Detail drauf eingeht, warum der Pay Gap absoluter Quatsch ist. Also, ja. Aber. Genau, und als Fazit hatte der ja halt eben auch, dass es besser wäre, nach der sozialen Stellung zu gucken, als nach dem Geschlecht. In Finnland will man keinen Vatertag mehr. Eins von den Argumenten war, dass die nordische Handelsgemeinschaft in den 40er Jahren auf dieses Datum bestand, um die Lücke zum Weihnachtsgeschäft zu schließen. Es ist ja auch so, dass der Verlobungsring, weißt du, dass das ja auch eigentlich so von einem Firmenkomplott in Anführungszeichen herrührt, aber bei Frauen kannst du nicht unbedingt gut damit punkten, dass du sagst, das war nur ein Werbetrick, das ist kein Ring. So. Ja, müssen bei antikapitalistischen Antrag, Frauen geht das doch bestimmt, oder? Wir machen einen Antrag mit, das ist nur ein Werbetrick, aber ich liebe dich total. Hier, komm, wir essen jetzt Popcorn oder so. Such dir einfach nur Kulturmarxistin als Frau, dann geht das schon. Ja, dann nimm den Valentinstag, wo dann heimlich doch jeder Geschenke kauft. Obwohl alle vorher sogar sagen, nee, das ist ja alles nur Kommerz. Dann wird es aber doch gemacht. Und auf jeden Fall auf den Vatertag verzichtet Finnland jetzt. Wahlgründe. So. Ist da auch was in dem Bericht drüber, ob der Muttertag bestehen bleibt? Ja, der bleibt bestehen. Ja. Gründe. Ja gut, weil wegen halt den vielen alleinerziehenden Frauen. Aber ja, das ist wieder auch so eine Sache. Aber hier steht doch im Prinzip, dass sie den umbenannt haben, den Vatertag. Den Verwandten- und Freudetag. Ja, ja, Verwandten- und Freundetag ist doch jeden Tag im Jahr. Mann. Was soll ich da auch noch sagen, so Leute, Alter? Weißt du, ich keine Ahnung. Weißt du, ich, ja, toll, super, gut, degeneriert, weiß ich nicht. So. Ja, New Real Peer Review. Bitte dem Account, wenn ihr einen Twitter habt, folgen. Man geht hier auf Philosophie der Wissenschaft nach dem Feminismus ein. Und ja, mal wieder ein Beispiel dafür, dass an den Universitäten Dinge geschehen, die man nicht finanzieren sollte. So. Aus eigentlich auch schon. Also es ist in den Quellen drin, ihr könnt es euch im Detail durchlesen, aber es ist einfach wirklich so Hirnkrebs. So, ich keine Ahnung. Das ist, da ist nichts von Substanz drin, das ist postmodernes Geschwubbel, kein Erkenntnisgewinn, vertane Zeit, aber wenn du es dir nicht durchliest, kannst du es nicht ordentlich kritisieren. Deswegen gibt es Menschen, die sich das antun. Ich habe es mir angetan, das ist furchtbar. Keine Ahnung, tut's nicht. Es ist eine intellektuelle Horror-Freak-Show. Lest, ja, ich weiß es läuft nicht. Doch, es läuft doch eigentlich wieder darauf hinaus, auf dieses totale, ja, Objektivität ist sowieso verkehrt und die Sachen existieren ja nicht in einem Vakuum. Deswegen müssen wir da jetzt aus unserer subjektiven Sicht irgendwie dran gehen, damit wir halt sehen, die ganzen Zusammenhänge und so, die das Geschlecht und die Klasse und was weiß ich nicht, was überall in der Wissenschaft irgendwie erzeugen. Ja, also wenn man so ein bisschen was von dem Quark geredet, gelesen hat, dann... Du hast Machtstruktur vergessen. Machtstruktur ist auch ein sehr wichtiges Wort. Definitiv, ja. Also Machtstruktur. Ja, der Landesfrauenrat Niedersachsen, das wollte ich euch nochmal zeigen. Wir hatten in der Vergangenheit schon mal über den Landesfrauenrat Niedersachsen gelesen und ich hatte letztens mal wieder aus Gründen auf deren Homepage geguckt und es ist wirklich faszinierend. Also ich bin halt hier bei dieser Seite mal stecken geblieben. Das ist quasi die Seite, die auflistet, welche Organisationen in diesem Landesfrauenrat Niedersachsen zusammentreffen. Und das fängt ja schon an mit überparteilich, überkonfessionell. Und also überkonfessionell, also sprich mit der Religion halt da drin. Also parteilich könnte ich mir noch irgendwie verstehen für eine politische Organisation. Aber warum politische Organisationen ausgerechnet überparteilich sein müssen, erschließt sich mir auch nicht. Also ich kann es verstehen, wenn das Rote Kreuz überparteilich ist, irgendwelche Hilfsorganisationen halt, aber politische Organisationen überparteilich, also da kriege ich wirklich Schnappatmung. Und es ist auch tatsächlich so. Also die SPD ist dabei, hier die FU, Ausrufungszeichen, Frauenunion der CDU ist dabei. Dann ist hier Landesarbeitsgruppe Frauen Bündnis 90 Die Grünen ist dabei und Landesrat Linke Frauen in Niedersachsen. Mit anderen Worten, und die liberalen Frauen will ich natürlich auch nicht unterschlagen von der FDP. Du hast die FDP, die Linke, Grüne, SPD und CDU in dem gleichen verdammten Club. Und dann auch noch halt eben, wie dieses konfessionell schon sagt, diese ganzen Christenorganisationen hier, Sozialdienst katholischer Frauen. Was gibt's denn noch alles? Evangelische Frauenhilfe. Bla bla bla. Hier, Juden, jüdischer Frauenverein. Hier, Konvent evangelischer Theologin in der evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers. Also, ne, das ist wirklich Ja, es ist Big Vagina und Big Jesus in einer Organisation. Und die sind sich echt einig über Sachen. Ne? Also dieses Ganze, dass es hier keine richtige Opposition gibt zu diesem ganzen Ja heißt Ja, Nein heißt Nein, diesem ganzen Krempel irgendwie, liegt halt wirklich daran, weil diese Leute es echt schaffen, Inhalte zu überwinden, das muss man wörtlich so sagen, und sich halt nur darauf zu versteifen, so, ja, wir sind Frauen. So, Schnittmenge gefunden. Ne? Und dann hier, für folgende Verbände ergreifen wir gemeinsame Positionen gegenüber der Landesregierung in öffentlichen Auftritten und gegenüber der Presse. Für folgende Organisationen. Für eigentlich sämtliche größeren Parteien, ausgenommen von der AfD und allen möglichen Kirchenclubs. Machen die politischen Lobbyismus. Ich find's, es ist echt fantastisch. Also, fällt einem nichts so ein. Also. Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. Landesverband Niedersachsen. Ja. Whatever. Ja, da ist wirklich alles mit dabei. Also. Ja. Ja, was soll man da auch sagen? So, ja, das ist klar, dass du dann keine Opposition hast zu Vorschlägen von Frauen. Verband, der dann übergreifend alles so ja. Schnittmenge dann ausklüngelt und dann guckt, was man halt durchboxen kann. Ja, aber in einer Zeit auch, wo sich alle darüber aufregen, dass demokratische Prozesse irgendwie in Frage gestellt werden und so ein Kram, ne? Komischen Landesfrauenrat Niedersachsen e.V. habe ich jetzt noch von niemandem drüber gehört. Sich da einer drüber beschwert hätte. Das Ding ist halt, das heißt ja immer gerne, ja, die Autoindustrie oder die Pharma-Lobby. Ja. Können wir uns bitte darauf einigen, dass wir entweder alle Lobby-Dinger blöd finden oder alle gut, so theoretisch, so ich weiß nicht, so. Ja, also aber ich meine, das Ding ist halt Frauen und Kirche und ich meine, was könnte es Besseres, moralisch Überlegenes und absolut ja. Wahrhaftiges geben als Frauen und Kirche? Also ich bitte dich, Abel. Ne? Also, ja, aber es kann doch auch jeder morgens rausgehen und sagen, heute ist der Tag, an dem ich den, was weiß ich, schleswig-holsteinischen Penisbund gründe. Dann versuche ich genauso viel Einfluss zu bekommen. Also das ist ja jedem offen. Meinst du, ja. Ja, was ich vor allen Dingen auch lustig finde, ist die Tatsache, also ich glaube, Männer würden es überhaupt gar nicht dazu kriegen, aber was ich jetzt eigentlich lustig finde, ist, da sind katholische Dinger dabei oder halt generell Kirche. Ne? Und wenn es überhaupt einen Bereich gibt, wo du vollkommen egal, ob da im Grundgesetz Artikel 3 irgendwas steht, von wegen du darfst die Leute nicht nach ihrem Geschlecht benachteiligen oder so oder nach ihrer Meinung oder so ein Kram, und dann steht aber im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz hier Paragraph 9, du darfst es schon, wenn du halt die Kirche bist. Aber diese Leute haben sie dann drin in ihrem hübschen kleinen Gleichheit und Frauenrechte Brimborium hier. Also wortwörtlich die einzigen, die eigentlich das Problem noch haben und dafür sorgen, dass das weiterhin besteht in der deutschen Gesellschaft. Das sind die, mit denen sie an einem Tisch sitzen. Ja. Ja, Big Vagina. Hier geht es darum, wie in den USA, in den akademischen Sphären, Intersektionalität Frauen dazu bringt, ihre Meinung nicht zu sagen. Und das sind zum Teil Leute, die Diversity und alles und tralala und Social Justice gut finden und manche aber auch dies ablehnen, weil ich dachte mir jetzt, okay, wenn ihr jetzt irgendwie da in einem LGBTQ Campus bist und dann sagst, keine Ahnung, Homosexuelle, das ist alles nur Sünde, weil ich habe irgendwelche religiösen Spirenzchen in meinem Hirn, dann kann ich schon verstehen, dass du dann nicht anecken willst oder so. Aber wenn du jetzt selber auch so aus der Social Justice Schiene kommst, also eigentlich an denselben Themen dran bist, aber dann, wenn du dich mit den Leuten triffst, dann, um irgendwelche Sachen zu besprechen, Angst hast, dass dir Gewalt angedroht wird, du gedoxt wirst oder du Karriereprobleme bekommst wegen deinen Ansichten, dann ist das irgendwie schon verwunderlich. Aber das machen doch nur die Neckbeards aus dem Internet, wie kommen die denn jetzt dazu, sich auf Akademiker da zu stürzen? Ja, das ist halt dieses Ding, weil halt in dem Artikel halt dann halt auch mal mitschwingt und mit rauskommt, dass halt, ja, wer hätte es gedacht, SJWs Doxing toll finden. So, das sagen sie zwar nicht unbedingt laut, aber du hast Leute bei denen, die mitmachen, die nicht, die ihren Mund halten zu bestimmten Themen, weil sie Angst haben, dass ihre persönlichen Daten veröffentlicht werden. Das ist halt schon so irgendwie, ja, bisschen spicy so. Und auf jeden Fall ist es ganz interessant, sozusagen, den Artikel zu lesen, weil halt, ja, einfach die verschiedenen Antworten und halt die Angst vor, dass man halt sozial nicht mehr mitmachen darf, dass man gedoxt wird und ja, dass man einen Job verliert, so. Hier die Geschichte, das, ich weiß nicht, da müsst ihr gucken, dass wir ein Follow-up machen, weil man weiß noch nicht, was da vorgefallen ist, aber da waren irgendwie Leichen auf einem Flüchtlingsboot. 26 tote Frauen, alle 14 bis 18 Jahre alt und man weiß nicht so genau, warum sie tot sind. Aber polizeimäßig gab es jetzt noch nichts irgendwie so dazu. Aber ich also fand einfach die Überschrift ein bisschen merkwürdig. Ja, halt das mit dem 14 bis 18 Jahre alt ist schon böse. Also was denen dann da auch passiert ist auf dem Boot. Also bin ich dann mal gespannt. Also. 1900 neue Menschen wurden im Mittelmeer in Sicherheit und nach Italien gebracht. Oh ja. Ja, das hier ist eine Geschichte, die finde ich ziemlich lustig, weil wir erinnern uns, jetzt kommen wir wieder mal auf Gamergate, dass es zu Gamergate ja ganz am Anfang hieß, die Geschichte, die das ausgelöst hat, nämlich dass ein Schreiber bei Kotaku eine Beziehung mit einer Frau hatte, über die er mehrere Artikel verfasst hat, lobende Artikel verfasst hat, dass das ja eine Sache wäre, die ist unappetitlich, weil es geht um Sex und es geht nur zwei Leute was an. Jetzt haben wir hier jemanden aus dieser Overwatch-Szene, also diesen Shooter von Blizzard, der dem halt solches vorgeworfen wird. Also, und der auch mit Fans halt seine Macht ausgenutzt haben soll, um mit denen zu schlafen, obwohl er eine Freundin hatte, keine Ahnung. Aber das ist auf einmal News, weil das ist hier Maddie Myers und das dieses Compete ist ein Unterlabel von Kotaku. Also hier schreiben genau die Leute, die uns erklärt haben, dass man über solche Sachen nicht sprechen darf. Schreiben über ähnliche und, Dinge und mit da, größtem Glee, weil es um einen Mann geht. Und da spricht man jetzt aber darüber. Man könnte ja fast meinen, dass gerade auch bei dem Namen Maddie Myers es dann so ist, dass man nur dann nicht drüber sprechen darf, wenn die Leute irgendwie der eigenen Clique angehören und wenn das dann aber irgendwas anderes mal halt einfach einen Artikel drüber schreibt. So. Könnte man fast meinen. Also Doppelmoral, ich höre dir trapsen. So. Has his horny DMs leaked one day later. Ja, das ist auch schön. Das DMs sind Sachen, die zwischen zwei Personen normalerweise passieren. Und bei uns wäre das schon nicht so lustig, wenn jemand sowas ohne Zustimmung veröffentlicht, glaube ich. Echt. Haben wir auch schon draus zitiert. In den USA ist. Puh, was ich jetzt gerade. Ja, außerdem wird ihm vorgeworfen, irgendwelche wie Adderall zu nehmen vor den Matches und natürlich ist er ein ganz böser Typ. Ja. Naja. Ja, das finde ich geil. Nick Denton, die Älteren unter euch werden sich erinnern, Nick Denton war der Chef von Gawker, bevor Gawker beschlossen hat, dass es dieses Sextape von Hulk Hogan der Hügel ist, auf dem es sterben will. Und jetzt, nach der ganzen MeToo-Geschichte, kommt Nick Denton und sagt, ja, aber seht da mal, wie wichtig Gawker ist. Seht da mal, wie was das jetzt, ganz viele Leute in der Presse sagen, mit Gawker ist was ganz Tolles verloren gegangen. Ja? Seht ihr jetzt, um was er euch gebracht hat. Was ich halt völlig lächerlich finde. Ja? Die haben zwar, ich meine, wenn Hulk Hogan seine Frau betrügt, das ist nicht Kevin Spacey, der Underage Boys befingert. Ja. Oder wenn ihr den Bruder des ehemaligen Finanzministers der USA als schwul outet, einen hochrangigen Manager, obwohl er das nicht wollte. Was hat das dann bitte mit Harvey Weinstein zu tun? Wie bigott kann man noch sein, Nick Denton? Haben die Gerichte nicht recht gesprochen? Haben die nicht gesagt, was ihr macht, ist scheiße und eklig? Und es ist mir tausendmal egal, ob da irgendwelche Pressehainis am Rand stehen und sagen, ja, aber wir finden, da ist uns was verloren gegangen. Ja. Da haben sicher Leute früher auch gesagt, der Stürmer, den habe ich gern gelesen, warum erscheint der eigentlich nicht mehr? Ja. Mhm. Aber also ich würde halt schon sagen, dass das Gawker und Gawker-ähnliche Outlets halt zum großen Teil einfach den Journalismus komplett an die Wand fahren. So, also auch die Chance haben, Journalismus nachhaltig zu schädigen. Also. Ja, auch dieses na shit, jetzt habe ich den Faden verloren. Was wollte ich sagen? Die Polarisierung, die von dieser ganzen Scheiße ausgeht, das macht es ja nicht besser, ob das jetzt Hengame mit den scheiß Kartoffeln ist, oder ja. Leute wie Denton mit ihrem Kram oder Anita mit ihrem alle Männer sind, das polarisiert die Diskussion immer weiter. Das ist wie so statische Aufladung und irgendwann gibt es halt einen Blitz. Und als Blog hast du ja nicht das Geld, journalistische Arbeit zu machen. Und was bleibt dir dann? Ein Meinungsartikel über ein polarisierendes Thema. Damit machst du dann Klicks, also für deine Werbekunden. Also das machen ja Blogs überwiegend. Also die erfolgreichen Blogs mit einer großen Firma dahinter. Also was anderes machen die ja nicht. Ja, aber man kann ja auch was tun, um die Welt besser zu machen. Und die Jusos in Berlin haben da auch ganz, ganz konkrete Pläne. Ja? Nämlich, es müssen feministische Pornos vom Staat finanziert und in den Mediatheken der Öffentlich-Rechtlichen zur Verfügung gestellt sein, um den Jugendlichen auch zu ermöglichen, dort halt Sexualität zu erleben, wie sie wirklich ist. Ja? Und nicht wie in dem pornografischen Kram, den wir jetzt haben. Und da finde ich auch, dass der Staat einfach mal Geld in die Hand nehmen muss. Ja? Weiter unten gibt es dann noch die Kriterien, die ein solcher Film nach Meinung der Berliner Jusos erfüllen muss. Weiß nicht, Chris, roll doch mal zu der Liste, die ist auch noch ganz lustig. Muss auch feministischer Porno gebührenfrei, dauerhaft und niederschwellig verfügbar sein. Gebührenfrei. Ja, also RegisseurInnen und ProduzentInnen, die die Vielfalt der Gesellschaft abbilden. Ich freue mich schon auf Knaller wie Bück dich Eichel. Ne? Oder gute, gerechte Arbeitsbedingungen und Bezahlung. Ich glaube nicht, dass die Pornostars so richtig schlecht verdienen, oder? Ich weiß es nicht. Die Frauen auf jeden Fall nicht. Ja. Die Darstellung von Vielfalt an Körperformen, Geschlechtern, ethnischer Herkunft, Sexualität und Sexualpraktiken. Das soll öffentlich-rechtlich gefördert werden, denkt immer dran. Ja? Und es soll für alle zugänglich, niederschwellig zugänglich sein. Ich finde es halt so genial, dass wir von Berlin immer nur so News bekommen wie Polizei wird von mafiösen Strukturen unterwandert, Rechtsstaat zerbröckelt, marode Schulen, freiwillige Feuerwehren schließen, zu wenig Geld wird denn zur Verfügung gestellt, Flughafen wird nicht fertig gebaut. Und dann kommt so eine politische Forderung, bam, wir brauchen Pornos. Und dann denke ich mir so, Leute, keine Ahnung, weißt du, alles irgendwie ist so ein bisschen so am Zusammenfallen, so. Du hast in den letzten Wochen öfters mal Schulen gehabt, wo halt, ja, Teile nicht mehr benutzt werden können. Da ist bei einer Schule los ein Teil vom Dach eingestürzt jetzt erst. Und dann kommt hier, wir brauchen Pornos, die der Staat finanziert. So staatliche Pornos. Leute, ich, keine Ahnung. Der Witz ist, selbst wenn man euch den Auftrag erteilen würde, das umzusetzen, würdet ihr auch das nicht hinbekommen. Das ist mein Problem. So, wer wissen will... Obwohl das eine dämliche Forderung ist, aber selbst wenn wir jetzt sagen würden, hey Leute, go for it, macht das, selbst daran würden sie dann auch wieder scheitern, wo ich mir dann denke, Leute, ich, keine Ahnung, so, ich, was auch immer, so, Berlin, go for it. Und wer sich jetzt völlig verdattert, fragt, was ist überhaupt feministischer Porno, dem empfehle ich hier unser Special mit Chris und Gwenny. Und zwar die letzten so 15, 20 Minuten sind das, glaube ich, ne, Chris, wo ihr über das Porno-Festival auch sprecht, ja, auf dem genau. War. Also, und da kann man sich ein gewisses Bild davon machen. Ich sag nur in die Handtasche pissen. Aber lasst euch überraschen. Viel Spaß dabei. Das findet ihr auf unserem Kanal. Ist sowieso auch ein super, super Ding. Auch nochmal danke an Gwenny und auch danke an Chris, dass ihr das gemacht habt. Hat mich sehr amüsiert und mir auch einiges beigebracht über die Köpfe des SJWs. Sei mutig, das Netzwerk für Demokratie und Courage. Ja, ist ja so ein kleines Hobby von mir, immer mal wieder was auszugraben. Da waren wir eigentlich schon bei den beiden Förderungssiegeln da oben. Ja, Demokratie also leben wir dabei. Ja. Und das ist mal wieder ein bundesweiter Zusammenschluss von Vereinen. Ne? 15 Jahre ist das Ding alt, also ich denke mal, das stammt so aus irgendwie, keine Ahnung, aus dem Aufbau-Ostfonds oder so, weil es ist aus Dresden, glaube ich. Und die haben wir halt so und so viel ausgeführte, erreichte SchülerInnen, ne? Durchgeführte Projekttage an Schulen. Ne? Ich glaube, ich will gar nicht wissen, was ABC-Teamschulungen sind. Also normalerweise ist ABC irgendwie, kenne ich nur so ABC-Waffen. Atom, Biologie, oder? Und Chemie, das ist der. Ja, atomar, biologisch und chemisch, ja. Ja, aber halt 377.000 erreichte SchülerInnen, dafür laufen vor meinem geistigen Auge schon wieder so 1984-Sequenzen. Wobei ich, um fair zu sein, hier anmerken muss, finde ich mal nicht schlecht, dass sie zumindest dann eine Zahl angeben, was sie denn scheinbar erreicht haben. Ob die Zahl jetzt stimmt oder nicht, aber zumindest kommen sie mal mit einer Zahl dahergeschissen. Und nicht nur, wir haben tolle Projekte in der Vergangenheit mit Steuergeldern durchgeführt. Weißt du, also das ist schon was. Oh Gott, so? Dieses Bild, oh. Ey. Der eine hat einen Kopfhörer auf. Das ist wirklich was so, wie, ja, wir rotten uns jetzt zusammen und ja, du bist gar nicht anwesend, du hast einen Kopfhörer auf, ist egal. Also. Na, spielen die Tic-Tac-Toe oder sowas? Wir sind ein Team. Was mit Kreide oder was? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß auch nicht. Aber es ist gegen Rassismus, da bin ich mir sehr sicher. Ja, definitiv. Es sind alles nur Weiße, es muss gegen Rassismus sein. Wo sind euch im Alltag und im Arbeitsleben rechte Einstellungen, rechte Ideologie und Rechte bis hin zu neonazistischen Organisationen begegnet? Aha. Okay. Das ist aber mal eine tolle Frage. Ja, das ist, klingt so ein bisschen wie das, was mich halt irgendwie für jemand fragen würde, so haben Sie antisozialistische Propaganda gehört, während Sie im VW hier VEB Trabant gearbeitet haben. So. Vor allem ein bisschen komisch. Rechte Einstellung, rechte Ideologie und Rechte bis hin zu neonazistischen Organisationen. Rechte Einstellung und rechte Ideologie. Wo ist da jetzt dann der Unterschied? Also der eine ist jetzt irgendwie nur so traditionell eingestellt, der will es aber nicht verbreiten, ist dann keine Ideologie oder ich weiß so, ich keine Ahnung. Egal. Geht nicht. Ein Projekt zu couragierten Handeln gegen Diskriminierung, menschenverachtende Einstellungen und Neonazis. Ach, und Neonazis. Also das kannst du buchen bei denen halt für deine Klasse. Ab Klasse 8. Ihr macht den Unterschied. Wenn wir mal ein Meetup machen irgendwann mal, dann will ich, dass wir die einladen. Das sollen die uns dann auch so einen Kurs. Drei Projekttage, aber ja. Da sind wir hier der Podcast mit Courage ohne Rechtsextremismus. Europa-Projekttag. Superwoman trifft auf Barbie und Ken. Reclaim your web. Couragiert kommentiert. Ein Projekttag zur Abwertung und couragierten Handeln im Internet. Steht da Abwertung? Ein Projekttag zur Abwertung und couragiertem Handeln im Internet, ja. Abwertung, wie in abwertende Bemerkungen machen. Kapiere ich nicht. Für uns hilft euch jetzt ein Aufbauprojekt. Ja, das ist doch für die Abwertung, das reicht doch schon, wenn du sagst, das kannst du nicht, weil du eine Frau bist zum Beispiel, dann wertest du sie ab, weißt du? Ach so. Aber ich dachte, ich lerne das da. Den Projekttag, leider nicht Abwertung. Ja, das kannst du wahrscheinlich nicht verstehen, weil du deine Privilegien nie checken tust. Ja. Check das mal. Ich habe halt Projekttag 5, was ist schon normal, nicht mitgemacht. Oder Projekttag. Oder ist das S? Alle sind ja, anders und ich auch. Superwoman trifft auf Barbie und Ken. Geschlechterbilder. Das ist total wichtig für couragiertes Handeln. Wenn ich irgendwo eine Barbie oder einen Ken sehe, dann muss ich sofort couragiert handeln. God smells like Team Spirit. Das ist der arme Kurt. Hat er nicht genug erduldet. Erst Courtney Love, dann das mit der Flinte und jetzt pisst ihr auf seinen Grab. Ich glaube, wenn er das mit der Flinte noch nicht gemacht hätte, würde er spätestens noch dem Kram machen. Alter Schwede. Ich fand den Tag sehr gut. Die Leute waren nett zu uns und wir konnten alles fragen, ohne dass uns etwas peinlich sein sollte. Aber ich fand nicht so gut, dass unsere Klasse in solchen Sachen immer total ruhig ist und sich nichts traut. Wahrscheinlich, weil die alle nicht wissen, was sie antworten sollen, was erlaubt ist. Monique ist auch so ein Name, der sich so richtig Bourgeoisie-mäßig anhört. Aber meistens dann aus Marzahn kommt. Oh, die haben sogar ein Siegel von irgendeiner Vereinigung bekommen, dass sie wirken. Sie haben das Siegel Wirkt bekommen. Ich glaube, ich kotze. Das geht mir auch so auf den Sack. Die verleihen sich gegenseitig Preise, die zertifizieren sich gegenseitig, die bescheinigen sich gegenseitig die Förderwürdigkeit und was weiß ich. Aber hier, so Bildungskonzepte kotzen gegen Homophobie und Sexismus, das ist doch bestimmt toll. Vor allen Dingen auch, das so, natürlich was ganz anderes, auch so verbunden miteinander, das ist es auch immer ganz prima. Weil die Leute, die Leute vom gleichen Geschlecht lieben, ne, das sind garantiert die sexistischsten Leute überhaupt. Alter Schäde. Okay, und vielleicht ist ja dieses Fineo, endlich diese Organisation, die dann so ein Siegel rausgibt, ob was dann Sinn hat, so mit Evaluierung. So. Weißt du? Mich würde das voll freuen, wenn es das wirklich... Ein unabhängiges, gemeinnütziges Analyse- und Beratungshaus für wirkungsvolles gesellschaftliches Engagement. Kursbuchstiftungen, Förderprojekte wirkungsorientiert gestalten. Das sind Leute, die Dienstleistungen dafür anbieten, dass du deine eigene NGO baust. Und die dir Hauptgesellschafter sind die Deutsche Börse und die Bertelsmann Stiftung. Gesellschafter, die Stiftung Mercator. Ich sag doch, die verleihen sich den ganzen Scheiß selber. Hier sind die fettesten Fische mit drin. Bertelsmann, wie gesagt, Mercator. Und das ist doch echt lächerlich. Das ist doch wirklich lächerlich. Sagst du jetzt hier was gegen die Zivilgesellschaft? Das der ziviles Engagement ist nicht lächerlich. Ist total wichtig. Ja, also hier sind jedenfalls in diesem Vorstand Bundestagsabgeordnete von den Grünen und von der SPD. Und hier unten der Stiftungskoordinator ist der Herr Timo Rheinfrank von der Amadeo-Antonio-Stiftung. Ja, aber können wir nicht irgendwie sagen, dass wir uns für homosexuelle Eichhörnchen einsetzen und auch Fördergelder bekommen? Alter, das ist doch nicht zu glauben. Die Vorstände von der Fineo ist die Frau Mohn, Dr. Brigitte Mohn, Bertelsmann, dann die ein Typ vom Vorstand der Deutschen Börse, ein Vorstand Arbeitsmarkt der Bundesagentur für Arbeit AD, Wirtschaftsprüfer, Geschäftsführer Stiftung Mercator, und der Generalsekretär des Stifterverbandes. Alter, das ist eine reine Lobbyorganisation. Das hat nichts damit zu tun, ob was wirkt oder ob was nicht wirkt. Zum Kotzen. Dr. Eckart von Hirschhausen sitzt im Beirat. Das sagt meiner Meinung nach schon alles. Ja. Ach, ja, hier ist noch der Herr Masiak. Der ist hier Botschafter von dem ganzen Kram. Der Masiak, ja, ich liebe ihn, das ist ein guter Mann. Ich freue mich immer, wenn ich ihn sehe. Da werde ich immer so Röpke? Sagt der Name uns nicht auch irgendwas? Demokratie et Courage in Frankreich sogar. Dorthin haben wir unsere. Oh, guck mal, Bayern ist leer. Kicher. Ja, Niedersachsen auch. Und da oben, was ist das nieder? Chris. Ja, meint sich so gleich einbauen hier. ich würd auf jeden Fall sehen, dass du da reinkommst. Guck mal, das ist bis an das Ende deiner Tage wirst du versorgt als Vorsitzender des Landesverbands Courage Niedersachsen. Ja, ich weiß auf jeden Fall, dass die wirken. Ne? Also, it really works. Ich zieh nach Bayern um. Ey, ich will den Pocket Guide haben. Die betteln hier um Spenden. 20 Euro finanzieren unseren Pocket Guide. Courage 101 für 200 Schüler. Ich will diesen Pocket Guide haben. Da stehen dann bestimmt so Sachen drin wie die bösen Amis, die sind böse auf die Mexikaner, weil die Weißen privilegiert sind. Ungelogen, Abiturprüfung 2010. Irgend so ein Text war da. Das muss ich mal auch noch rauskramen und als Quelle für nächsten Sonntag einreichen. Ich weiß nicht mehr, wie ich drauf gekommen bin, aber ich habe Abiturprüfungen angeguckt und da war irgendwas von weißen, privilegierten Amerikanern, die böse zu Mexikanern sind. Und ich wette mit dir, in diesem Courage 101 wirst du ähnliche Inhalte finden können. Bin ich mir jetzt einfach mal sicher. Vielleicht liege ich ja dann am Ende falsch, aber keine Ahnung. Die Frage ist jetzt natürlich, ob mit dieser Broschüre Courage 1x1 sowas verhindert worden wäre, wie hier sich in dem Bild ereignet, wo die beiden Jungs ein Bild mit einem Obdachlosen gemacht haben und am Ende eine Kippe in seine Besitztasche geworfen haben, was eine Papiertasche war und die hat dann angefangen zu brennen. Also weiß ich auch nicht, warum du Obdachlose so behandelst. Also die Möglichkeit in Kauf nimmst, dass der Typ abfackelt. So weiß ich ja, nicht. Aber der Typ war bestimmt total privilegiert, muss man auch dazu sagen. Ich denke, das ist vielleicht auch einfach, haben wir uns das selber zuzuschreiben, weil wir die Heimatländer der Einwanderer ja immer so destabilisieren. Das also auch, ja. Vor allem Obdachlose destabilisieren Afrika in so einem unaushaltbaren Maß, dass ich denke, das ist einfach nur vielleicht gerecht, dass sie einfach den Privilegierten mal gezeigt haben, dass sie das nicht wollen. So. Vor allem ist es nicht jetzt hier so in der Theorie ein Verbrechen aus Hass? So, als Obdachloser musst du doch irgendwie geschützt sein so, und ein Stück weit auch einen Opferstatus haben dürfen können. So, wir haben doch Verbrechen aus Hass. Wer beweist mir denn, dass das kein Verbrechen aus Hass ist? Also, weißt du, ich, keine Ahnung. Ich. Oh. Nicht noch eins, rechtlich ein Projekt pro. Ich wollte nochmal darauf hinweisen, dass hier Deutsch Plus, die Initiative für eine plurale Republik, das sind so ganz marginalisierte Gruppen, die haben hier tolle Jobangebote für euch, nämlich bei der Bundeszentrale für politische Bildung, tolles Jobangebot und was haben wir hier noch? BIP, wissenschaftliche Mitarbeiterin und dann teilen die hier auch so tolle Videos hier von AJ Plus, also von dem Propagandasender für Jugendliche vom hier Katar Staat. Ganz prima. Ja, politische Bildung, meine Damen und Herren. Deutsch Plus. Und vor allen Dingen, wie war es hier, für den Fachbereich zielgruppenspezifische Angebote. Und die Zielgruppe scheint wohl hier bei Deutsch Plus mit reinzufallen. Ja, hier hat man 20 Islamisten enttarnt. In der Bundeswehr, die Zahl ist höher wie 20, also die gesamte, aber ich habe die nicht mehr im Kopf. Aber soweit ich weiß, ist es jetzt nur aus dieser News, aber das ist nicht die Gesamtzahl. Da steht ja auch, 60 weitere Verdachtsfälle werden verfolgt. Und ich müsste es nochmal genau raussuchen, aber ich meine zu wissen, dass es insgesamt mehr sind. Also das sind keine absoluten Zahlen, das ist nur jetzt hier die Meldung. Also aber wenn ich das da lese, dann sind die Leute ja auch zu doof, um meine einzelne Anfragen von Bewerbern, die sich in auffälliger Weise für den Dienst in der Bundeswehr interessieren, einen Verpflichtungswunsch von nur wenigen Monaten äußern, sich ausdrücklich für eine intensive Waffen- und Geräteausbildung interessieren. Ich meine, viel dümmer kann ich mich. Es ist so, ich hätte gern Flugunterricht, aber landen muss ich nicht lernen, das brauche ich nicht. So, so habe ich mir das auch gerade vorgestellt. Guten Tag, ich möchte gerne Bundeswehr werden. Ich will erschießen, Leute. Aber nicht lang. Nur ein halbes Jahr oder so, bis ich alles weiß. Ja, sie ist ein Zeitsoldat für ein paar Jahre. Ich meine, so Leute könnte ich auch aussortieren, wenn der MAD eine Stelle für mich hat. Ich höre denen zu, was die so reden und sagt dann nee oder ja. Das Ding ist ja auch, dass für die Bundeswehr ist es ja schon allein furchtbar, wenn du jetzt jemanden eine teure Ausbildung bezahlst und die Person dann nicht ein paar Einsätze mitmacht, tun die ja auch absolut unwirtschaftlich handeln. Das heißt, die haben ja sowieso schon einen Grund, genau danach zu gucken, dass die Leute länger mit dabei sind. Also da ist dann dieses, zahlt ihr mir eine sehr teure Ausbildung für keine Gegenleistung, dann irgendwie sehr merkwürdig. Also wisst ihr so, also es fällt extrem auf. Also. Ja, das war hier das Nachspiel zu der Geschichte mit der Polizeiakademie. Ich dachte, als ich die Überschrift gelesen habe, dachte ich, ja, das war einfach nur Inkompetenz. Aber scheinbar gibt es Anlass zu glauben, dass jetzt dieses Weiterschicken einen Hintergrund hat. Also sozusagen, dass die Interna von der Polizei nach draußen herausgegeben wird. Ja, und jetzt speziell halt Fahndungsfotos einer arabischen Großfamilie. Und sie ist selber Besitzerin eines arabischen Migrationshintergrunds. Also genau das. Was im Endeffekt. Also ich meine, gut, es kann ja natürlich auch sein, dass es wirklich nur Fauxpas war, irgendwas, tralala, das muss ja noch nichts heißen, aber es sieht halt irgendwie auf den ersten Blick nicht ganz so gut aus. Und um ehrlich zu sein, als ich die Überschrift gelesen habe, dachte ich einfach nur, dass ein Kollege meinte, gib mal Akte XY und sie hat ein Foto gemacht und es rausgeschickt. Mm-mm. Also, das war mein erster Eindruck. Nö, es geht eher um Geheimnisverrat. Das ist eher das, was da die richtige Überschrift wäre. Mm. Ja, aber hier der Mediendienst Integration hat hier auf jeden Fall mit einem Pressesprecher der Polizei Berlin gesprochen und der sagt so Sachen wie, das kommt einem vor wie einen Migranten hat und das ist alles nicht so wild und kann man ja auch anders sehen und komisch, also der Spiegel hat da ja auch jemanden drauf angesetzt, die haben ein kurzes Video darüber gemacht und der hat das ein bisschen anders gesehen, der hat das schon eher als alles belegt. Also zumindest von Einzelfällen belegt. Ja, zum Teil Probleme mit der Disziplin. Mhm. Aber das hängt mit Bildung und Elternhaus und Sozialisation der betroffenen Beamten zusammen, nicht mit der Herkunft. Mhm. Aha. Den muss man noch extra schulen, damit der so einen Satz zustande bekommt. Ich sag's euch. Ja. Auf sowas kommt man nicht von allein. Ich meine, was ist denn die Herkunft anderes als Bildung, Elternhaus und Sozialisation? Also. Ja. Es sei denn, man ist Race-Realist und sagt irgendwie deine Gene oder so, dann ist vielleicht was anderes. Man muss lernen, so zu sprechen. So, sorry, das ist, ich finde es fast schon geil, Alter. Weißt du? Ja, da sagt er noch, die Standards hätten sich halt eigentlich nicht gedrückt, so wie behauptet wurde. Es sei halt nur so, wenn man jetzt halt statt 500 halt 1200 Leute nimmt pro Jahr, dann ja, sind halt auch mehr dabei, die dann sonst halt nicht genommen worden wären. Aber die Standards gehen nicht runter. Ja, das haben die in dem Spiegelding auch eindeutig bestätigt, dass das so ist. Und das wäre ja auch alles andere als sinnvoll, als das würde ja keinen Sinn machen, wenn es nicht so wäre. Ich glaube, hier war auch irgendwas mit dem WhatsApp-Ding, aber sehe ich jetzt nicht mehr. Vielleicht irre ich mich da auch. Wir haben vor, einen internen Blog einzurichten, eine Art Gesprächsportal, um darüber mit den Mitarbeitern ins Gespräch zu kommen. Okay. Ja, hilft sicher. Da haben sie bestimmt irgendeinen Webstrategen in Berlin gefragt und der hat gesagt, du mach doch mal einen eigenen Blog. Das kommt sicher gut an. Außerdem ist das dieses neue geile Internet, von dem der Lobo immer redet. Ja, das ist auch gefühlt Berlin, Polizei, die Hundertste, keine Ahnung, irgendwie würden mich halt einfach auch tiefergründige Informationen freuen, weil in dem Artikel ist es halt nur so bruchstückhaft und es ist halt auch so, ich, keine Ahnung, es ist gefühlt der 20. Artikel zu dem Thema und irgendwie jemand, der sich die Mühe macht, mal alle öffentlichen verifizierbaren Daten zusammenzutragen, dem wäre ich sehr dankbar. So, aber Ja. Ja. Hier steht halt nur drin, das kann schlechte Folgen haben, wenn man nicht danach schaut, dass bei der Ausbildung Polizisten rumkommen, wenn man Polizisten ausbildet. So. Was auch ein bisschen lustig ist, dass wir eben noch hatten, 20 Islamisten bei der Bundeswehr enttarnt und bei der Polizei soll das dann nicht passieren, oder was? Nö, das passiert dort nicht. Aus Gründen. Edition F, das Wirtschaftsmagazin. Edition F, wie es der Spiegel fälschlich genannt hat. Ja, verhüllte Frauen sind sehr divers. Jede von ihnen bedeckt sich anders. Wisst ihr Bescheid? Frauenrechte, okay. Deutschland. Edition F, feministisches Magazin. Jede verhält sich anders. Alles prima. Ja, ich finde ich total gut. Es gibt ja auch welche, die zeigen Bein, obwohl sie eine Kopfbedeckung tragen. Total irre. Also der Artikel ist auch unglaublich erhellend. Und natürlich hat man mit diesen pastellfarbenen Damen auch dann ganz viele tolle Fotos und One-Liner gemacht und so. Sollte ich eigentlich so Grütze übersetzen und dann einfach so mal im außereuropäischen Raum fragen, was die Frauen von so Artikel halten. Oder weißt du, wenn du Gefängnisstrafe oder Vergewaltigung zu fürchten hast, wenn du dich nicht verhüllst, wie du das einschätzt hier, wenn dann was so eine Sülze rumkommt. Also ich keine Ahnung. So. Ich finde auch das Foto total grausam, dieser Wall aus Ablehnung, der mir da entgegenschaut. Ja. Und das drückt genau. Für mich das Kopftuch aus, Ablehnung. Ja, und das sieht auch, diese ganzen Gesichtsausdrücke sind auch irgendwie so, als hätte einer gesagt, so, und jetzt guck mal total erhaben, so. Mal total abschätzig, als wären die anderen ungläubig. Ja. Ja, ich finde es, boah. Ja, der Philipp, der hat jetzt beim chinesischen Mischkonzern HNA, den ich noch gar nicht kannte, hat er jetzt einen neuen Job. Scheinbar sind die diesem Artikel zufolge hier der größte, haben die den größten Part an der Deutschen Bank. Ich freue mich sehr auf meine neue Beschäftigung. Die wird mir sehr viel Spaß machen und ich habe das auch nicht, wie andere behaupten, für die Kohle gemacht. Ne? Ja, also seine Frau, also sie arbeiten wohl weiterhin in Genf irgendwie und ich fand das hier so drollig, dass sie hier steht, außerdem verkürzt die Distanz nach Hannover, ihrem Heimatort, in Klammern, und dem Fußballverein Hannover 96 sind die Röslers nach wie vor eng verbunden. So, ja, hat man Maschmeyer noch irgendwie Schulden. Wir sind so ganz normale Menschen. Wir mögen auch dieses Fußballding und so. Ball treten, aha, liebe Unterschicht. Nur weil wir jetzt hier China-Konzern sind, bedeutet das nicht, dass wir hier irgendwie andere Interessen verfolgen oder so. Das fand ich so drollig auf jeden Fall. Das musst du doch irgendwie erwähnen. Oh Mann. Gehen die eigentlich auch auf die Implikationen mit drauf ein, was die Beteiligung ist, oder ist der Artikel einfach nur... Hier stand irgendwo, das wäre ein umstrittenes Unternehmen oder irgendwie so. Wie waren das hier? Genau, umstrittenes chinesischer Mischkonzern. Eine Heuschrecke. Wie man das so... Aber gut, ich meine, als Vorsitzender da oder Mitarbeiter des dieses WEF hat er wohl noch nicht genug verdient. Ich finde es gut. Der Fips soll ruhig was zu tun haben. Genau. Das hier ist wieder mal Gamer-Territory. Ist eine ganz witzige Geschichte. Wie heißen so die Leute, die zum Beispiel Knights of the Old Republic gemacht haben. Obsidian. Die haben eine Umfrage zu DLC durchgeführt. Also, was stellt ihr euch so vor? Welche Form von DLC, also Downloadable Content, findet ihr am besten? Welche findet ihr nicht gut und so? Und da interessiert mich vor allem die Frage nach den Teilnehmern und ihrem Geschlecht. Das haben sie nämlich auch abgefragt. Wenn du mal runterscrollst, kommt es irgendwann. Nimm einfach den ersten großen Kreis, wo nur so eine ganz kleine Tortenschnitte noch mit drin ist. Also zuerst mal sind sie angemacht worden, weil da nur Male, Female und Skip stand. Ja. Sie hätten halt das gerne anders gehabt. Ach, guck da. What is your gender? Oh, Das sieht dabei jetzt ganz anders aus als die Zahlen, die die Feministinnen immer verbreiten, ne? Dass 50% der Frau, der Spieler Frauen sind. Also ich meine, hier geht es nur um Leute, die haben bei einer sehr bekannten Firma, die Rollenspiele macht, an einer Befragung teilgenommen. Aber warum sind das dann 92% Männer, wenn noch Frauen mindestens 50% der Spielerschaft stellen? Kann mir das irgendwer erklären? Dum, dum, dum, dum. Genau, das war es eigentlich auch schon. Man rechnet halt Handygames mit rein, weißt du? Also, So. Die obsidieren Sachen ganz auf dem Handy teilweise spielen. Old Republic 1 zum Beispiel. Ja, und das ist auch nochmal aus der Geschichte. Also ich habe eigentlich darauf gewartet, dass das passiert, weil war klar, dass das eigentlich eine Steilvorlage war, Cartoons aus den 30ern und 20er Jahren zu nehmen und daraus ein Spiel zu machen, weil damals die Cartoons auch deutlich rassistischer waren als heute. Auch wenn sich in Cuphead selber halt das nicht findet, ist aber das Racist Specter, also das rassistische Gespenst von Fleischer Animation, das war damals ein Konkurrent von Disney, der halt diese Form der Animation auch mit groß gemacht hat. Also sie können das nicht abschütteln, weil sie haben dummerweise halt diesen Artstyle dafür gewählt und jetzt sind sie selber dafür verantwortlich, wenn sie von aufrechten Leuten wie Yusuf Cole Rassisten genannt werden oder mit Rassisten in einen Topf geworfen werden. Da fällt dir nichts mehr zu ein. Da fällt für dann noch Beispiele ein, da gäbe es halt auch, hier gäbe es Frösche und da gäbe es Frösche und die Frösche da wären ganz schlimm rassistisch und also so. Ich weiß nicht, ich habe es bisher nicht gespielt, aber es sieht wunderschön aus und da hat sich richtig jemand Arbeit gemacht und Herzblut für Spiele und für Animation bewiesen und da jetzt zu kommen und sagen, ja, Ja, das hier von Tichys Einblick. Islamischer Religionsunterricht aktuell grundsätzlich von dem Herrn Fritz Görgen, den hatten wir auch schon mal. Das ist so ein alter FDP-Stratege, der aber wohl nicht mehr in der Partei ist. Jedenfalls mögen sie den nicht mehr so richtig. Und er hat ja jetzt auch in dieser ganzen Debatte darüber, ob jetzt die FDP umgefallen ist zum Netzwerkdurchsetzungsgesetz und so. Heute war Tichys Einblick auch irgendwas geschrieben von wegen, das wäre ja alles nur so Larifari, was sie jetzt quasi gesagt haben. Das fand ich auch ein bisschen doof, aber dieses hier auf jeden Fall hat bei mir natürlich einen Nerv getroffen, weil ich sage das schon seit Jahren, dass diese Nummer mit dem islamischen Religionsunterricht halt nicht so läuft, wie sich die Leute das vorstellen. Also das heißt ja immer von wegen so, ja, dann kriegen die halt auch ihren und dann kümmert sich ja der Staat darum und sorgt dann dafür, dass da halt nur noch Sachen gelehrt werden, die halt eben in Einklang sind mit unseren Vorstellungen in Deutschland. Aber so funktioniert halt der Religionsunterricht nicht und so funktioniert der halt auch bei den anderen quasi auch nicht. Und der Herr Görgen listet hier halt auch so ein paar Fälle auf, die mir teilweise auch noch nicht bekannt waren, wo halt eben da jetzt in manchen Bundesländern einfach irgendwie gemacht wird und da haben sie dann da irgendwelche Leute und die unterrichten da halt, was sie wollen. Und im Prinzip können sie das halt eben auch machen. Das ist eigentlich so, also dieses Korrektiv, was man da immer denkt, dass der Staat da irgendwie dann festlegt, was halt die Religion irgendwie darf und soll und so, das gibt's halt nicht. Das ist überhaupt nicht vorgesehen, sondern das ist ein Bekenntnisunterricht und in dem Bekenntnisunterricht geht es halt um das Bekenntnis erstmal. Also das Bekenntnis wird auf jeden Fall nicht geändert, weil der Staat irgendwie meint, er könnte da irgendwie was ändern. Da gibt's Urteile zu vom Bundesverfassungsgericht, was halt eben dieses Ding immer wieder und wieder bestätigt hat, wo halt Leute gesagt haben so, ja, ich habe jetzt hier meinen Doktor der katholischen Theologie und ich will jetzt hier unterrichten, dass katholische Religion Blödsinn ist, so, ne? Und da kommen die Leute nicht mit durch. Weil da heißt es dann halt von wegen so, nee, das dürft ihr aber nicht, da gibt's keine freie Lehre und so wie in anderen wissenschaftlichen Fächern, sondern das ist halt Glauben, so. Und was da jetzt die Inhalte sind und wer das jetzt unterrichten darf und in welcher Art und Weise, das entscheiden ausschließlich die Religionsgemeinschaften. Und die islamischen Verbände sind halt häufig keine Religionsgemeinschaften in dem Sinne, wie die christlichen Kirchen und die jüdischen Religionsgemeinschaften sind. Also da gibt es auch so verschiedene Merkmale dafür. Ich will da jetzt nicht näher drauf eingehen, aber die sind halt eher auf Vereinsebene noch verfasst. Mhm. Und meines Erachtens nach sollten das eigentlich alle Religionen sein, auf Vereinsebene erfasst sein, weil genau diese ganzen Rechte, die die eigentlich brauchen, um ihre Religionsausübung zu machen, sind halt eigentlich auch alles Sachen, die man mit einem Verein machen kann. Also wenn du einen Verein hast, kannst du auch Räume mieten oder Räume bauen oder was auch immer, kannst da drin irgendwelche Treffen veranstalten zu deinen Zwecken, die dein Verein halt eben irgendwie hat, und kannst du auch irgendwelche Veranstaltungen machen, kannst du Demonstrationen machen, kannst du eigentlich alles machen, halt eben, ja, was da so im Zivilleben halt irgendwie geht, ne, ist halt ein Verein. Und diese Sonderstellung halt mit den Religionsgemeinschaften sehe ich sowieso eher kritisch. Aber auf jeden Fall lässt sich halt der Islam da nicht reinzwängen, und so wie das bisher auch versucht wurde, islamischen Religionsunterricht zu machen, ist es halt, funktioniert es nicht. Und da wird sich auch in Zukunft nichts bessern, weil da wird es genauso sein wie jetzt auch. Da gibt es auch keinen allgemeinen christlichen Religionsunterricht, es gibt einen katholischen und einen evangelischen Unterricht, und bei den muslimischen Gemeinden hast du sogar noch mehr Unterschiede. Ne? Schiitisch, wie heißt das andere Ding? Sunnitisch. Ne, kannst du, die haben dann auch das Recht dazu, wenn das so kommt, halt zu sagen, so, nee, wir wollen unseren eigenen Kram, bitte. Wir wollen unseren eigenen Kram, ja. Bitte nicht. Ich will, wenn überhaupt, weniger Religion. Ja, genau. Und das sagt der Herr Görgen ja halt eben auch, dass es halt eben sowieso eigentlich überfällig ist, sich darum zu kümmern. Und das habe ich ja hier auch schon mehrfach gesagt, dass ich das absolut auch so sehe, als jemand, der sich das halt schon seit Jahren anguckt. Ja, und zum Beispiel, ich habe auch eine anekdotische Evidenz zum Beispiel bei mir, also meine Grundschullehrerin in katholischem Religionsunterricht in Hannover, die wurde damals, hat ihre Lehrerlaubnis entzogen gekriegt von der Kirche, und zwar, weil die einen Moslem geheiratet hat. Da hieß es dann schon so, nee, das geht nicht mehr, die darf das jetzt nicht unterrichten. Und das dürfen die machen. Das ist deren Recht, das so festzulegen. Ja. Kommt die Quellen. Genau. Okay. Ja, nächstes Religionsding von mir. Erzbischof Koch fordert mehr Respekt für Medien. Und wenn ich jetzt diesen Satz hier, den ich mir vorgehoben habe, das ist eigentlich der, auf den es ankommt. Bei einem Gottesdienst im Rahmen des Jahrestreffens der katholischen Journalistenschule erinnerte er am Samstagabend in Potsdam daran, dass die Zeiten rauer geworden seien und dass man auch viel Hass und Häme gegenüber Journalistinnen gebe. Also allein die Tatsache, dass es so etwas überhaupt gibt in Deutschland, ein Gottesdienst im Rahmen des Jahrestreffens der katholischen Journalistenschule, ne, also auch wieder da Weltanschauung, Politik, Krams, schön eng verbandelt mit Journalismus, und dann sagen so, warum mögt ihr denn eure Journalisten nicht, ihr müsst denen doch vertrauen, habt doch Glauben an den Journalismus, ne, quasi, also finde ich drollig. Koch, Journalisten brauchen auch Gottvertrauen. Der Erzbischof dankte zugleich im Namen der Deutschen Bischofskonferenz allen Verantwortlichen und Absolventen der Journalistenschule für ihre wichtige Arbeit, gerade in diesen Zeiten. Ich finde es toll, echt klasse. Gut, dass es das gibt. Genau. Und da kriegt man dann auch garantiert eine super unvoreingenommene Berichterstattung über irgendwelche weltanschaulichen Themen oder zum Islam, ne, irgendwelche Sonderrechte, die dann irgendwie kriegen sollen oder so, die man dann den Christen auch nicht wegnehmen will, so wie Religionsunterricht zum Beispiel. Ey, aber das Ding, das wurde 1968 gegründet, war es nicht 62 oder 67, wo die katholische Kirche das erste Mal davon gesprochen haben, dass der Jude nicht mehr des Deizids verantwortlich ist, also Jesus umgebracht zu haben, des Gottesmordes. Aber ist denn 68 nicht auch interessant? Vielleicht haben sie das als Gegengewicht für die sich anbahnende, den anbahnenden Marsch durch die Institutionen ins Leben gerufen. Hm. So ein Gegengewicht gegen die Linke. So wie letzte Woche mit Gegenreformation war das dann da auch wahrscheinlich so. bisschen gegen Reformation. Also ich bin nach wie vor der Meinung, dass die Kirchen in Deutschland eigentlich bisher jeden Bullshit mitgetragen haben. Natürlich nicht alle Leute, aber im Endeffekt waren die bei jedem Mist irgendwie dabei. Ob das jetzt Nazizeit oder DDR oder jetzt Genderkram und hier, hier Anti-Nazi, keine Ahnung, was Zeug irgendwie ist. Wobei ich habe die Woche habe ich gelesen, dass bei protestantischen Wählern die Wahrscheinlichkeit am höchsten war, Nazi zu wählen. Also dass es bei den Katholen eher noch so war, dass durch dieses ganze Weltanschauungsgedöns, dass sie sich weniger oft für Nazis entschieden haben. Aber ja, das ist keine Ahnung. Können wir mal wann anders im Detail erläutern. Ethics in Journalism. Ja, ich bin noch mal gespannt, ob die ganzen Leute, die am Anfang von unserem Stream hier irgendwie nachher einen Link geschickt kriegen, von wegen, ja, hier, die hacken wieder auf der armen Anita rum, ob die noch bis hierhin dranbleiben. Weil, ja, wir haben heute ja eigentlich wieder ziemlich viel zum Thema Journalismus, wie eigentlich jede Woche. Und hier gab es halt so ein Ding, dass hier einer der Vorstände des Deutschen Journalistenverbands jetzt hier eine Pressesprecherin der SPD ist. Also so irgendwie finde ich das merkwürdig. Ich kann es nicht genau einordnen, aber es erweckt den Anschein eines Interessenskonflikts, wenn du so ja, als Pressesprecherin bekommst du ja im Prinzip Geld dafür, um die Leute, für die du Presse sprichst, in der Presse gut dastehen zu lassen. Das ist ja dann dein Job. Und ja, dann gleichzeitig ein Journalistenverband, ein Journalisten halt eben idealerweise nicht daran interessiert sein sollen, irgendwas jetzt zwangsläufig gut darzustellen. Das ist natürlich... Ich frage mich auch, warum niemand auf die Idee kommt im Journalistenverband, dass das vielleicht eine nicht so gute Entscheidung ist. So, haben die protestiert oder so? Oder also wie kommt man... Was ist der Entscheidungsprozess, der zu dieser Einstellung geführt hat? Ja, diesen freundlich lächelnden Bildern. Also Einstellung A, dass man sie einstellt und B, die Einstellung, dass man glaubt, dass das in Ordnung ist. Weißt du? Beides wäre total interessant. Ich weiß auch gar nicht, warum Pressesprecher überhaupt im Journalistenverband sein müssen. Ja gut, die kommen halt, Pressesprecher kommen oft aus dem Journalismus. Ja, dann sollen sie halt da austreten aus dem Verband und in den Pressesprecherverband eintreten, keine Ahnung. Aber sie arbeitet wohl gleichzeitig auch noch in der Redaktion, das ist ja noch schöner. Wahrscheinlich in einer, die hier von diesem, wie heißt das Ding von der SPD, diese Journalisten-Holding-Gesellschaft da. Ja, ja. Ich bin mir sicher, dass wenn sie Sachen schreibt, dass sie das dann auch jedes Mal, nicht unbedingt oben, aber unter dem Artikel anmerkt, dass sie da diese Posten hat. Deutsche Verlagsgesellschaft sicher. Wahrscheinlich, hieß das da nicht. Absolut. Ja, die NZZ, die hat ja öfters jetzt mal schon so irgendwie was über Deutschland geschrieben. Und hier geht es jetzt darum, dass der Tagesanzeiger meint, dass das übertrieben super nazi-rechtsmäßig ist so und dass das ja nicht sein kann. Und dass also da die NZZ... Wir haben auch schon Quatschbeiträge von der NZZ über Feminismus, Entschuldigung und sowas gelesen. Also es ist nicht so, dass die das nicht auch drucken würden. Mhm. Und ich meine, bei der NZZ hat es ja Tradition, dass man auch hier nach Deutschland guckt sozusagen. Aber dass das jetzt natürlich vollkommen Banane ist, dass man irgendwie über Flüchtlinge mal auch negative Sachen schreibt oder so. Das, keine Ahnung. Multikulti-Kram kritisieren, ist natürlich Haram-Stufe rot, so, das kann man gar nicht machen, weil, weiß nicht, wenn man sonst einen Mob von der Mercator-Stiftung an den Hals bekommt, nein, Quatsch. Ja, vor allen Dingen, das ist jetzt der politische Kurs, ne, so, die haben einen politischen Kurs, aber irgendwie die Taz oder so, die haben keinen politischen Kurs oder was, Das ist Journalismus, nein, was die machen. Nein, das ist ein politischer Kurs hier. Ja, bei der Taz weiß eigentlich schon jeder Halbgebildete, dass die einen Linksdrall hat, oder? Genau wie die FAZ eher einen Rechtsdrall. Nee, ich rede jetzt nicht von Drall. Hier steht politischer Kurs. Also ich habe noch nie im Zusammenhang mit irgendwelchen Zeitungen in Deutschland gelesen, dass die einen politischen Kurs hätten. Nee, eigentlich nicht. Und ich habe auch bei der NZZ nicht das Gefühl, dass die einen politischen Kurs haben. Also ich habe eher das Gefühl, die haben einen, die haben halt diesen ergebnisoffenen Ansatz eher, den ich mir wünschen würde vom Journalismus. Na, dass man halt solche Sachen dann irgendwie beleuchtet, wenn einer ankommt und sagt, hier, ich finde Feminismus großartig, dann drucken sie das ab. Und wenn einer ankommt und sagt, euren komischen weißen Privilegienkram, der hat diese und jene Auswirkungen hier irgendwo, dann drucken sie das auch ab. So macht es ja eigentlich Telepolis. Ja. Mit ihrem Paygap-Kram, den sie am Anfang vom Jahr verschreien und jetzt dann toll finden. Ja gut, bei Telepolis, das ist ja wirklich so ein, da musst du schon einzelne Autoren dir raussuchen, die du magst. Ja, sonst wirst du jede Menge widersprüchliche Artikel lesen. Schon, aber ich mag das. Also ich finde es angenehm. Also gerade die Widersprüche. So. Wobei, ja, NZZ, keine Ahnung, viel Applaus in Kreisen der AfD. Ja, wenn die AfD komplett sinnlos ist und keinerlei Punkte hat, dann würden sie wahrscheinlich auch nicht gewählt werden, würde ich jetzt mal voraussagen. So, keine Ahnung. Ein Stück weit was an der Kritik wird ja auch dran sein, die sie rausbringen. So, ich weiß so, dass da eine Zeitung darüber schreibt, meine Güte, Alter. Der Untergang des humanistischen Abendlandes ist imminent, ich sag's dir. Mich würde interessieren, wie viele Abos die NZZ, was weiß ich, in einem Jahr seit der Bundestagswahl oder so verkauft nach Deutschland. Mhm. Das würde mich echt interessieren, weil es wird ja ständig irgendwie rumgemäkelt, dass diese ganzen alternativen Medien sowieso alle Fake News sind. Aber mit der NZZ wird ihnen das schwerfallen. Hm. Hier aus dem Artikel zur Integration von Einwanderern stellt er etwa fest, dass diese einzig als Assimilation gelingen könne und im Grunde stets eine Reedukation erfordere. Eine Umerziehung also. Ja, auf jeden Fall. Ein Stück weit ist das auf jeden Fall wahr. Wenn ich jetzt... Du nichts mehr vergewaltigen. Weißt du, wenn jetzt an jemand aus der Volksrepublik China hierher kommt und ein glühender Kommunist ist und sich denkt, so, ich finde Kapitalismus absolut nicht gut, dann finde ich das, dass man das erwarten kann, dass er, wenn er dann hier ist eine ganze Weile, dass er den Kapitalismus toll findet. So, das würde ich mir wünschen wollen. So, weil das dann dauerhaft sonst nicht so gut zusammenpasst. So, ich, keine Ahnung. Weißt du, ich... Also auf jeden Fall, ein Stück weit Reedukation brauchst du, hundertprozentig. So. Wenn ich mich in Saudi-Arabien ansiedeln will, dann würde ich dort die Gebräuche doch auch aufnehmen. Also ich, keine Ahnung. So, ja, ich finde das auf jeden Fall drollig. Die wollten ihm irgendwelche Fragen schicken und er, stattdessen hat er ein direktes Interview über Liberalismus an und für sich in Aussicht gestellt. Und dann, so sagt er nichts auf die Fragen und lässt beispielsweise offen, ob der Rechtsstreit der NZZ in Deutschland hilft, neue Leser zu finden. Also es ist wieder so, ich kann mir das genau vorstellen, was sie ihm geschickt haben. So. Fragen von wegen so, warum sind sie rechts, was haben sie dagegen, haben sie was dagegen, dass die Rechten sie lesen, finden sie es gut, dass sie ein rechter Rechter sind? Und dann antwortet er so von wegen, nee, ja, wir können es gerne mal über Liberalismus unterhalten. Finde ich klasse. Ja. Applaus auf jeden Fall. Well played. Aber was soll ich auch sagen? Meine Güte, Alter. Kunstpause. Auf die Vermutung reagiert habe, die NZZ wolle eine publizistische Heimat der deutschen Rechten werden. Na dann viel Spaß. Ja. Also. Ja, einstweilige Verfügung. Jetzt wird es interessant. Könnt ihr euch noch daran erinnern, dass es das Oktoberfest gibt und dass die AfD irgendwas geschrieben hat, dass da gehende Leere ist und dass dann der Faktenfinder herausgefunden hat, dass im Jahr davor so und so viele da waren. Und wenn man dann 10 Jahre angeguckt hat, dass irgendwie man das Gefühl hatte, dass der Faktenfinder Dünnes redet und der Don, der hat das dann im Detail aufgeschrieben, so, und dann hat der Faktenfinder dann den Don verklagt, also den Don Alfonso. Und hier ist dann das Resultat, dass eine einstweilige Verfügung gegen die FAZ erlassen wurde. Und um ganz ehrlich zu sein, ich würde gern das Gerichtsurteil lesen, weil ich verstehe das nicht. Ich verstehe es einfach nicht, wie man da zu dem gekommen ist. Ich kann das nicht nachvollziehen. Also mir fehlt da der Gehirnschmalz. Also, weil ich weiß nicht, wenn man diese Jahresbalken sieht und dann der Faktenfinder nur 2 Jahre zurückgeht und man sich 10 Jahre zurück anguckt, dann hat man einfach 2 unterschiedliche Bilder. Und warum das dann böse ist, wenn man sagt, echte Fake News verbreiten, ich verstehe es nicht. Also ich komme nicht dahinter. Mich würde es echt interessieren, wie der genaue Wortlaut im Gerichtsurteil aussieht. Also, weil mir das einfach unverhältnismäßig vorkommt. Gerade bei der Geschichte, bei irgendeiner anderen Geschichte würde ich es eher verstehen, wie gerade bei der, wo ich wirklich nur den Kopf schütteln kann, weil ich nicht mehr mitkomme. Also, keine Ahnung, ist mir zu hoch. Also. Ja, das Landgericht Hamburg auf jeden Fall ist ja bekannt für solche Medienentscheidungen. Ja. Der Don. Ja, das hier ist eine interessante PDF, die darauf eingeht, ich habe das vor 2-3 Podcasts erwähnt, dass Polen jetzt Gesetze herausbringen möchte, die Investorentätigkeit aus dem Ausland in inländischen Medienkonzernen einschränken möchte. Und in der PDF wird halt darauf eingegangen, in Europa, welche Länder denn welche Gesetze haben, also wie viele Anteile du als Ausländer an zum Beispiel einer französischen Tageszeitung oder an dessen Medienkonzern halten darfst. Und ich fand das ganz interessant. Also wenn du ein Stückchen runter scrollst, dann kommt da die verschiedenen Gesetze halt. Also in Frankreich sind es zum Beispiel 20%, in Spanien sind es 25%. Und ich fand das einfach interessant, das zu wissen. Also man kann jetzt das super toll finden oder super furchtbar, was auch immer, aber ich fand es einfach nur interessant, die Zahlen zu kennen. Also in Deutschland gibt's nichts, ja. Also kannst du auch 100% machen. Ja, also. Ja. Ja, Maduro kämpft gegen Hassrede mit Haftstrafen von bis zu 20 Jahren, wenn man. Ja, dieser Wortlaut hier ist prima, ne? Journalismus, der in Anführungsstrichen Hass fördert, wird in Venezuela künftig mit Haft bestraft. Zudem müssen Botschaften des Friedens verbreitet werden. Auch Parteien sind betroffen. Ja, schöner Blick in die Zukunft, würde ich sagen. Ja, Demokratie leben, sage ich dann nur. Ein Schulterschluss mit unseren Genossen von der deutschen Sozialdemokratie haben wir beschlossen, den Hass auszurotten. Ja. Das ist super. Mit den gleichen Argumenten arbeiten wie Herr Maas ist schon ein guter Zug von Maduro, eigentlich. Kann ja, ich mal sagen, die Deutschen tun das auch. Ich möchte an der Stelle mal so ein bisschen darauf hinweisen, dass es nicht nur Herr Maas ist. Also ich höre das ja auch immer häufiger und ich habe es auch selber schon gesagt von wegen Herr Maas und so. Aber es ist ja jetzt nicht so, dass er sich das alles ausdenken würde. Nee, er ist nur die Projektionsfigur, klar. Ja. Nee, da hast du vollkommen recht. Das muss man auch mal dazu sagen, dass da ein ganzes System aus Politikern, NGO-Heinis und Lobbyisten dahinter steht, die das weiter pushen. Er ist nur der die Floodgates ab und zu mal öffnet, wie diese Nein-heißt-Nein-Geschichte, die mit aller Gewalt durchgepeitscht werden musste. Ja, das war ja wohl auch eher auf Druck aus dem Familienministerium. Ich mich da richtig erinnere. Das Familienministerium, die waren doch da mit Team Gina Lisa beschäftigt, oder? Ja, das auch. Ja. Ach. Ja, und hier in Indonesien ist die Staatssicherheit bedroht, wenn jemand irgendwelche Pornobildchen per WhatsApp verschickt. Finde ich total toll, dass der Staat mit dem höchsten Bevölkerungsanteil von Muslimen damit glänzt, dass WhatsApp haram ist. Keine Ahnung, Alter. Ich meine, gut, ein Staat wie China hat ja auch hier Pornografieverbot und sowas, aber sorry, Leute. Ja, werdet liberal. Ich finde sowas peinlich. So. Da ist sogar das Logo schon schön grün. Ich finde es einfach nur lächerlich, weißt du, du bist ein Staat mit keine Ahnung, und du bist bedroht von Pornobildchen im Internet. Meine Fresse, Alter. Es ist keine Ahnung, es ja, ist einfach lächerlich. Halt Gesetze, aber damit die Leute sich wirklich verhalten, ne? Also. Indonesien ist ja eh so ein Land, wo richtiges Verhalten per Gesetz verordnet ist. Also ist im Endeffekt ja eine Diktatur. Also ja, schon. Aber trotzdem, einfach nur so, weißt, das ist ein Staat mit einer Armee und mit einer Flotte und mit Kampfflugzeugen und die bösen Pornos sind furchtbar. Weißt du, keine Ahnung. Ja, gut, die sind natürlich auch fundamental muslimisch da. Also. Ja. Hier verbreiten türkische Exiljournalisten Fake News im Ausland über die Türkei. Nein, Quatsch. Das sind Leute, die Journalisten, die in der Türkei halt sich nicht mehr darum bemühen können, veröffentlicht zu werden und deswegen aus dem Ausland heraus über Türkei schreiben und halt irgendwie ungut für die Pressefreiheit in der Türkei, wenn du das Land verlassen musst, um drüber schreiben zu können. So. Das ist eigentlich eine ziemlich traurige Geschichte. So. Aber wenn ich da unten schon die eine Story sehe, ne? Turkey's AKP votes down Paradise Papers Investigation. Ja, wir haben hier Beweise für Steuervermeidung. Die sehen wir uns nicht an. Ja, also. Aber eigentlich eine gute Sache, also dass die sich im Ausland organisieren, um dann halt. Ja, Sachen. Top. Also Respekt. Go for it. Also, aber absolut. Ja, die Geschichte hier fand ich auch so bitter. Ach du Scheiße. Ja, da hat ein Mann eine Prostituierte zu sich nach Hause eingeladen. Und dann hat die Prostituierte ihn erschossen mit zwei Kopfschüssen. Also nicht, also niedergeschossen mit zwei Kopfschüssen. Hat sich dann verdrückt mit seiner Kreditkarte und bevor die Polizei sie einfangen konnte, hatte sie darüber $12,000 ausgegeben. Und als die Polizei gefragt hat, warum haben sie auf den armen Mann geschossen, hat sie gesagt, weil er mir nicht ordentlich die Muschi geleckt hat. Ja, da kann man dann auch mal zur Waffe greifen. Ja. Und dann hat sie noch irgendwem erzählt, ja, sie sollen einen anderen Klienten von dir anrufen, der zahlt die 1 Million. Was ist das, wie nennt man das auf Deutsch? Auf der Männersteuer wahrscheinlich. Also den Freikaution, so nennt man es auf Deutsch, verdammt nochmal. Muss ich mal gleich an Jackie Brown denken, mein Lieblings. Ja, so sieht viel Kokain aus. Das mag jetzt sehr kontrovers sein, aber man kann dann irgendwie Südamerika, Mittelamerika, könnte man auch mal drüber nachdenken, ob das nicht auch förderlich wäre, wenn man das einfach unter staatliche Kontrolle bringt, das mit dem Kokainhandel, weil ich keine Ahnung, wenn du dir anguckst, was da an Menge beschlagnahmt wird, was das an Verkaufswert ist, sowas kann halt einen kleineren Staat stark schädigen. Und wenn du irgendwie dich um staatliches Monopol bemühen würdest, dann würde das zumindest deine Gesellschaft nicht ruinieren. Weil 12 Tonnen Kokain mit einem hohen Reinheitsgrad, was du dann strecken kannst bis ins Unendliche. Ich meine, in Deutschland ist auf einem Gramm Straßenkokain, was war es, 96% oder 98% Streckmittel. Ähnlich ist es in Amerika und dann hast du 12 Tonnen und der Verkaufswert 60, 70, 80, 90 Dollar das Gramm und dann, damit es ruiniert halt Staatsstrukturen, weißt du, und ich finde irgendwo ein besserer Umgang damit, sozusagen das Drogenrecht zu liberalisieren, würde dem Problem eher gerecht werden, weil ein Staat wie Mexiko. Aber wie willst du dann überhaupt noch irgendwelche Türen zuhalten, wenn du Kokain? Also ich bin da, ich hab Leute verloren in meinem damaligen Freundeskreis, die halt eben die Spirale immer höher gedreht haben, Kokain, Heroin. Also ich will eigentlich keine vollständige Drogenfreigabe. Und bei Kokain wäre für mich auch schon Schluss. Ich finde diesen Ansatz von Portugal halt nicht schlecht, dass du das Geld, was du aus der Strafverfolgung rausnimmst, dass du das als Staat nicht einsparst, sondern in psychologisches Counseling steckst, sodass du die Leute Beratung anbietest, Suchtberatung, weil du bist eher in der Lage, sozusagen die Leute dauerhaft drogenfrei zu bekommen, wenn du halt ein umfassendes psychologisches, psychiatrisches Betreuungsangebot für die Menschen zur Verfügung stellst, wie wenn du sie per se kriminalisieren tust. Aber das Thema ist auch extrem komplex. Das wäre, wenn man es genauer erörtern wollen würde, auch mal eher ein Sonderstream wert. Also, aber mir ging das nur durch den Kopf, als ich den Artikel gesehen habe, einfach diese Geldsumme, was 12 Tonnen Kokain sind, das ist unfassbar, was da an kriminellen Strukturen aufgebaut wird, das zwischen Staaten zu verschieben, was das auch mit einem Staat selber anrichtet. Und ja, das ist aber ein sehr, sehr schwieriges Thema. Also, ja. Ja, wo wir schon dabei sind, Rockerkrieg, der am Eskalieren ist. Also, das ist halt so eine Sache. Mit der Liberalisierung könnte man solchen Strukturen zumindest Teile der Einnahmequellen, jetzt nicht räuberische Erpressung oder so sind, auf jeden Fall halt abstellen. Und ja, der Artikel geht halt darauf ein, dass der Streit in Bremen eskaliert unter den Hells Angels. Bei dieser Geschichte mit den Hells Angels und so, das habe ich auch schon öfter gesagt. Ich verstehe nicht, warum da nicht richtig hingeguckt wird. Warum wir das so dulden, auch diese ganzen. Also das hat sich ja völlig verändert in den letzten 20 Jahren, was da passiert. Und auch die Zusammensetzung der Clubs ändert sich, die Vorgehensweisen der Clubs ändern sich. Und Rockerclub finde ich so unglaublich verharmlosend und verniedlichend. Das ist eigentlich auch schon ein Neusprech. Das ist kein Rockerclub, das ist die Mafia. Das sind organisierte Verbrecher, das sind unter anderem Mörder, Zuhälter, Drogenverkäufer. Hier wurde in Abwesenheit ein gewisser Herr Joachim zu 7 Jahren Knast verurteilt, weil er einen Brandsatz bengalisches Feuer in ein Polizeiauto geworfen hat. In Paris. Das Video ist auch ganz interessant dazu. Also das ist schon heftig. Ja, soziale Gerechtigkeit, die 184. Professoren, die sich darum bemühen, wie man soziale Gerechtigkeit besser in die Klassenräume reinbekommt. Die Toni Airaksinen ist auch Dauergast bei uns, ne? Mit ihren. Also die scheint da wirklich irgendwie auch so eine Art religiösen Furor zu haben. Die schreibt ja jeden Tag 1-2 Artikel über solche Themen. Mhm. Und ja, es ist halt Indoktrination bis zum geht nicht mehr. Hier in dem Tweet sieht man ein schönes, gutes Beispiel dafür, dass für diese Leute nichts gut genug ist. Oh. Weil man hat jetzt hier Restroom without Urinals und Restroom with Urinals eingeführt. Und das Erste, was man drunter schreibt, ist, warum das haram ist. Und dass jetzt das Restroom with Urinals keine Mülleimer für Tampons und Binden hat. Also hier steht, hier steht without Urinals. Without Urinals. Ah, okay. Can't can confirm the restroom without urinals does not have a sanitary disposal unit for tampons or pads. How progressive. Ihr seid mit nichts zufrieden, mit gar nichts. Ja, seid ihr sicher, dass das nicht eher kritisch gemeint ist? Kritisch? Also, so this restroom is also 100% still smells disgusting. Aim dudes, I mean people with penises. Oh. Also it's without, not without. This is a college, das stimmt. Ja, das ist halt, was weiß ich, Alter. Colleges, Mann. Ja, Computerliebe, Alter. Meine Güte. Ja, das war ich glaube, so diese Kathleen Richardson, das ist so ein Standard-Tante irgendwie, die in jedem Beitrag irgendwie erwähnt wird zu dem Thema, weil das halt eine von denen ist, die irgendwie meint, oh mein Gott, Sexroboter, das ist Frauenhass, bla bla. Ich meine, ich habe mir zu dem Artikel ein paar Notizen gemacht. Einmal, nur damit das klar ist, ich habe nichts gegen Vibratoren. Wer immer einen benutzen will, nur zu. Aber Sexroboter für Männer, pfui, pfui. Hm. Als Jugendliche war Richardson Kommunistin, träumte davon, dass die Menschen endlich tun könnten, was sie wollten, wenn die Arbeit nur gerecht verteilt und gut organisiert sei. Top. Geht es auf irgendeine feministische Tagung? Am Eingang gibt es Jutebeutel mit der Aufschrift Patriarchat zerschlagen. Daneben Shirts mit dem Credo: Wilde Frauen rasieren sich nicht. Ja, Vibratoren, sagt Richardson, seien bloß Werkzeuge zur Stimulation. Eine Puppe dagegen repräsentiere eine Frau. Einfach natürlich. Nur meine Fresse, Alter. So, meine Fresse. So, ich, was auch immer. Das ist okay, wenn du das machst. Das ist ja jetzt wieder diese Blade Runner-Geschichte wahrscheinlich. Ne? Deswegen ist das gerade halt ein hippes Thema, auch wenn der Film offensichtlich irgendwie nicht so funktioniert hat an den Kinokassen, ist das offensichtlich jetzt das Thema Sexroboter. Oh, ja, wenn ihr meint. Hm. Ja, Naturkatastrophen. Ich liebe Naturkatastrophen. Das war ganz interessant hier so zu sehen, wie oft Katastrophen so auftreten und wie häufig Menschen dabei sterben. Und das war einfach schön, dass du jetzt hier hast du sozusagen mal eine ordentliche. Ja, das, einfach das schön. Das ist ausgeschnitten. Ewe sagt Naturkatastrophen. Also es war einfach schön zu sehen, wie viele Menschen hier sterben. Und, ja, genau. Nee, und das Schöne an diesen Statistiken zu den Naturkatastrophen war. Dass du einfach einen Überblick für dieses Ereignis bekommst und dann siehst, dass halt Tote bei Naturkatastrophen halt so weit menschgemacht sind, dass sich halt eine Gesellschaft dafür wappnen kann, weil das halt regelmäßig passiert und man dann halt eher vorher sich drum kümmern muss, dass man halt darauf vorbereitet ist. Und ich finde es halt einfach schön, wenn das in Daten dargestellt wird. Und ja, mit Klimawandel, tralala und hin und her. Aber einfach nur an sich, die Todesanzahl während Naturkatastrophen, das ist keine Naturkatastrophe, sondern das ist menschengemacht von einer Gesellschaft, die sich nicht ordentlich dafür vorbereitet. Darum ging es mir noch so. Was wir auf jeden Fall brauchen, Grafiken ist sieht man das hervorragend. Wir brauchen auf jeden Fall in der Auffangstelle für die Betroffenen von einer Naturkatastrophe brauchen wir auf jeden Fall noch einen Raum für ein drittes Geschlecht. Auf jeden Fall. Ohne das wäre es ja nur die Hälfte wert. Genau. Und in den Quellen werdet ihr dann die wunderbaren, detaillierten Statistik mit tollen Bildchen dazu sehen. Da kann man wunderbare Katastrophen induzieren. Genau, genau. Na und hier, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber man hatte ein Element namens Ruthenium, was? Alter, ich habe Sprachfehler. Das ist nach dem Comiczeichner benannt. Ah. Auf jeden Fall hat man ein radioaktives Element gemessen und man hat den Ursprung ausfindig gemacht und das war in Kasachstan. Und es war nicht super schädlich, aber man hat erhöhte Messwerte festgestellt und da habt ihr es, Kasachstan. Ja, aber also es ist nicht aus einem Reaktorunfall, weil es wurde nur dieses Ruthenium-106 gemessen. Wenn es ein Reaktorunfall wäre, müssten noch andere Isotope messbar sein. Und das ist auch so niedrig, steht glaube ich in dem Artikel, wenn ich es jetzt richtig zusammenkriege, dass es deutlich weniger ist als das, was du mit der natürlichen Hintergrundstrahlung aufnimmst. Also kein zweites Tschernobyl oder irgend so ein Blödsinn. Hier, das hier. Which part? Das hier ist. Das hört sich so. Alexander der Große hat das auch überlegt, halt. Ich komme ja ab und zu angeschissen mit irgendwelchen PDFs, die länger sind. Und das hier ist auch länger. Aber ich würde euch das hier zu lesen ans Herz legen. Das, ihr werdet den einen oder anderen Aha-Moment haben. Aber wenn wir nicht mal irgendwie einen Stream machen, sondermäßig zum Mittleren Osten, werde ich das nicht zusammenfassen, was drin steht. Aber es wird sich lohnen. Machst du dann auch den großen Kameltreiber-Test? Ja, auf jeden Fall. Ja, super, weil. Ich weiß nicht, ob das jetzt bei Yahoo tatsächlich was mit Russen zu tun hatte. Ich will nicht jedes Mal nur lachen, wenn ich irgendwie Russland sehe, aber einfach nur so diese Überschrift so Yahoo, former Yahoo CEO apologizes for data breaches, blames Russians. Keine Ahnung. So, das war der Ivan. Uns trifft keine Schuld. Und dieser former Yahoo CEO ist ja auch keine Unbekannte, sondern Marissa Mayer, die da auch eine Vorkämpferin für Diversität und Gleichschaltung. Und scheinbar ihren Laden nicht unter Kontrolle hatte. Aber ein großes Lied über Diversität singen konnte. Ja, General Butt Naked, gibt es eine längere Dokumentation drüber. Wer den nicht kennt, seid froh. Wer den kennt, schüttelt den Kopf. Eventuell bekommt er jetzt legale Probleme, legal problems mit dem neuen Präsidenten in Liberia und weil der halt auch irgendwie relativ weit bekannt ist. Es war so ein Warlord, der immer nackig rumgerannt ist, wenn er Verbrechen gegen die Menschlichkeit verübt hat und es ist interessant, ob er vielleicht doch noch mehr Strafe abbekommt. Und hoffentlich dann nicht wiederum eine Strafe, die gegen Menschenrechte verstößt. Aber ja, ist auf jeden Fall ganz interessant. Liberia, the place to be. Ja, auf jeden Fall. Ja, und damit sind dann die Fluchtursachen beseitigt. Mission accomplished. Ja. So. Ja gut, aber das ist halt die letzte Stadt, haben sie eingenommen, aber die Jungs werden wahrscheinlich trotzdem weiter irgendwelche Bomben legen und irgendwie Zivilisten angreifen und deswegen wird das mit den Fluchtursachen noch nicht vorbeigehen. Definitiv nicht. Also, es ist auch so, und dass wenn sie das nicht tun, dann wird irgendjemand auf die Idee kommen, das zu faken. Damit weiter Ausreisemöglichkeiten bestehen. Es ist ja auch so, dass durchschnittlich ein Bürgerkrieg, also ein Konflikt wie ein Bürgerkrieg, dass der im Schnitt so etwa 15 Jahre dauert. Also 15 Jahre haben wir noch nicht. Also das ist nur so ein Pi mal Daumen. Pi mal Daumen 15. Weißt du? Ist ja damit auch eigentlich nicht vorbei. Das ist ja nicht nur der Islamic State gewesen, der Assad bekämpft hat. Ja. Naja. Auf der arabischen Halbinsel ist diese Woche viel passiert. Ich meine, da ist immer so ein bisschen Säbelrasseln und so Spannungen und so. Das ist nichts Unübliches, aber irgendwie wurde da mehr gerasselt wie üblich. Und in Saudi-Arabien ich mal auch von der Nacht der langen Messer ein Stück weit so, weil Leute verhaftet worden sind, die, sage ich jetzt mal, relativ wichtig sind, relativ reich. Man hat Vermögen beschlagnahmt in Wert von 500 Millionen Dollar, also 500 Milliarden. Das ist jetzt schon irgendwie nicht unbedingt die kleinste Summe, plus Eskalation mit dem Libanon, dass man einen Terrorakt der Hamas oder dem man der Hamas zuschreibt, dass sozusagen der Außenminister von Saudi-Arabien das als Act of War deklariert hat vom Staat vom Libanon gegenüber Saudi-Arabien. Auch wenn Libanon als Staat irgendwie so ein fragiles Etwas ist, dass man jetzt nicht per se von dem Staat sprechen kann, weil sie auch keine ordentliche Außenpolitik haben, so, weil das sehr kompliziert, aber ist auf jeden Fall ein Artikel, der darauf ganz gut eingeht. So. Tue ich euch ans Herz legen. Ja, aber ich meine, das ist ja auch wieder klar, cui bono, wenn der Mittlere Osten weiter schön destabilisiert wird halt. Hm. Die Leute, die Waffen dahin liefern und unterstützen und ach. Ja, klar. Böhm. Ja, russische Hacker, wa? Russische Hacker von der CIA haben Code geschrieben, die Kaspersky-Software imitiert hat. Wa? Und dann wird von russischer Einmischung in irgendwelchen Scheiß gesprochen. Wa? Das Ding ist ja auch, dass jetzt von Regierungsebene auf Kaspersky schon länger verzichtet wird, glaube ich, im militärischen Bereich. Und jetzt in verschiedenen zivilen Bereichen man auch auf Kaspersky verzichten möchte. Also Kaspersky ist ja hier Virentool, tralala, und irgendwie fand ich das ganz interessant, dass er in dem World Aid League ja halt auch das hier mit drin war, so irgendwie so. Also, ja. Der Iran, der hat ja hier die ein oder andere Person, die festgehalten wird, und ich fand einfach den Artikel nicht schlecht, der mal einfach Leute aufzählt, die halt dort versanken, könnte man sagen. Also, ich weiß nicht, Huma Hutfar, das ist eine Feministin, die allerdings freigelassen worden ist, mittlerweile, das war eine Gender-Forscherin, Feministin, die sich auf einer Beerdigung im Iran aufgehalten hat und dann festgehalten worden ist. Und meine Fresse, kann ich Genderleuts nicht leiden, aber ich finde es nicht in Ordnung, dass die dafür dann ins Gefängnis kommen. Und ich wurde auch schon von der Susie Grime geblockt, als ich nach der Hutfa gefragt hatte. Weil ich dachte, dass die vielleicht Infos über die gute Frau hat. Und ja, also die Hutfa, die wurde schon vor einer Weile freigelassen. Allerdings wollte ich halt einfach aufzeigen, dass halt da Leute festgehalten werden. Zum Teil dubiose Gründe, und dass halt, ja, dass halt da Leute einfach eingeknechtet sind. Also, so ja, große Probleme hier überall im Westen und Universitäten und tralala, und da wirst du halt festgehalten im scheiß Gefängnis. In einer kleinen Zelle für falsche Gedanken. So. Will man nicht. Hättest ja keine falschen Gedanken haben müssen. Ja, das stimmt auch wieder. Die haben bestimmt Hassrede betrieben. Vielleicht haben wir da auch so eine Institution, die festlegst, was du halt darfst und was nicht. Und ja, die für die Leute vorsortiert, was sie sehen und hören dürfen. Das scheint ja im Iran dann auch gut zu funktionieren. Ja. Vielleicht sollten wir echt mal mehr aus der islamischen Welt übernehmen. Ja, das stimmt. Das stimmt. Hier, das ist ein Artikel vom Brookings Institut, was eine große Denkfabrik ist. Und diese große Denkfabrik, die hat eine ganz schöne Internetseite gemacht. Ich meine, der Artikel an sich, der geht halt auf die Entwicklung der Armut ein. Und aber, wenn du etwas runterscrollst, Chris, dann also nur ganz wenig, dann kommt da ein Link. We launched the World Poverty Clock in May 2017. Wenn du den Link anklicken wollen würdest, dann also die tun halt das grafisch ganz gut veranschaulichen. Oh fuck, das ist jetzt natürlich im Archiv. Ist halt eine ganz gute Veranschaulichung, wie sich die extreme Armut entwickelt. Weil extreme Armut ist alles, was halt unter 1,90 Dollar pro Tag ist, also was du zur Verfügung hast, um dein Leben zu bestreiten. Und das ist halt eine ganz interessante Darstellung davon. Und hier, da rennen die Leute weg, die es geschafft haben, der Armut zu entkommen. Und heute, am heutigen Tag, haben es 100.000 Leute geschafft, mehr wie 1,90 Dollar pro Tag zur Verfügung zu haben, und 22.000 sind zurückgefallen. Also ich finde, das ist sehr schön dargestellt. So, da habt ihr es. Oh. Der Artikel, den fand ich aber ganz gut. Also echt? Boah, die Frage ist schon wieder so manipulierend. Was für ein Europa meint er? Meint er die EU? Meint er was? Ja, aber gerade darauf geht es ein. Das ist so ein Kunstprojekt, was irgendwie so total toll irgendwie europäische Identität und Geschichte und meine Fresse darstellen will. Er regt sich halt darüber auf, dass da zu viel marxistischer Einfluss ist und dass jetzt mal die europäische Geschichte nicht auf Slavoj, wie heißt der, Slavoj Žižek? Wie spricht man es richtig aus? Žižek, glaube ich. Genau, dass der jetzt nicht Europa ist, sondern vielleicht eher so jemand wie John Locke oder Adam Smith. Und dass die da halt irgendein ganz tolles Europa-Projekt gemacht haben, in dem man irgendwie nur so eine neomarxistische Vision für Europa sieht, in der die Nationalstaaten und die Klassen alles aufgelöst wird und das heißt halt irgendwie an dem, was Europa ist und mal werden soll, einfach irgendwie vorbeigeht, sondern eher so ein marxistischer Fiebertraum ist. Gehe ich recht in der Annahme, dass das, was wir gerade sehen, Bilder von diesem wunderbaren Utopia sind, das auf uns zukommt, ja? Ja, und der Artikel geht halt darauf ein, dass da, was da alles falsch ist mit diesem wunderbaren Kulturprojekt. Also die Lesezeit wert, sag ich mal. Seht ihr dann in den Quellen. Mich hat es aufgeregt, dass die Bundeswehr das nicht für nötig gehalten hat, das auch mal zu veröffentlichen. Das muss ich den Amis vorhalten, die tun da immer sehr viel veröffentlichen. Ist ein Strategiepapier. Ich weiß nicht, ob das innerhalb des Papiers selber so war, dass sie nur Negativszenarios für die EU auslegen dürfen, aber sie gehen in diesem Strategiepapier darauf ein, auf welche Art und Weisen in den nächsten Jahrzehnten die EU halt kollabieren könnte. Und ich fand es einfach ganz interessant, dass man sich damit beschäftigt hat. Und ich finde es furchtbar, dass man nur 102 Seiten nicht bisher veröffentlicht hat. Also ist halt auch so, Ergebnisse könnte die Bevölkerung beunruhigen. Das ist halt irgendwie eine gammelige Mentalität. Also, aber wir haben doch auch gelernt, dass diese ganzen Sachen, für die wir die ganzen Waffen und Fahrzeuge brauchen, alle Drohungen aus der Vergangenheit sind und dass wir uns da gar nicht so einen Kopf machen sollen. Mhm. Ja. Also ich finde es total wichtig, dass wir in der Schweiz danach gucken, dass sie weniger rassistisch sind. Ja. So. Das ist unser Hauptaugenmerk, sollte das sein. Weil, weißt du, wenn ich an gesellschaftliche Probleme denke, dann fällt mir als erstes Schweiz ein. Als allererstes. Nicht irgendwie irgendein Land in Afrika. So, keine Ahnung. Oder im Mittleren Osten. Wenn ich über Probleme mit Menschenrechten nachdenke, ist sofort Schweiz als erstes dran. UNO beschwert sich drüber, dass hier die Konvention gegen Frauengewalt nicht durchgeboxt wird, dass man rassistisch ist. Die Istanbul-Konvention wahrscheinlich, aber die wollten sie doch eigentlich wollten sie die doch annehmen, oder nicht? Und ich fand den Artikel einfach nur irgendwie grotesk. Venezuela meinte, die schreiben hier gegen rechte Medien. Unter den am Donnerstag erwähnten Wünschen wurde der Kampf gegen Rassismus, Fremdenfeindlichkeit, Intoleranz am meisten genannt. Venezuela nahm die extrem rechte Positionierung gewisser Medien unter die Lupe. Gefordert wurde unter anderem die Verabschiedung eines nationalen Planes und eine Revision des Strafgesetzbuches sowie ein Gesetz gegen alle Formen der Diskriminierung. Ich will nichts gegen Venezuela oder gegen Leute aus Venezuela jetzt pauschal sagen, aber wieso, warum, was hat es mit Venezuela zu tun? Warum glaubt man, dass sie gerade guten Input für die Schweiz haben? Ich verstehe es nicht. Aber vielleicht bin ich auch einfach nur dumm. Ich keine Ahnung. Ja, vor kurzem hat das Parlament eine Ratifikation verabschiedet. Das ist wahrscheinlich eine zur Istanbul-Konvention, denke ich mal. Ja, glaube ich auch. Also, aber mit der internen Politik der Schweiz bin ich leider nicht so gut. Ja, das können wir nochmal googeln. Das ist das Gatestone-Institut, was durchaus sehr konservativ ist. Extrem konservativ, aber definitiv sehr konservativ. Und die haben sich die Mühe gemacht, mal einen Monat mit Islam und Multikulturalismus auseinanderzunehmen. Und wenn ihr ein bisschen Zeit habt, lest euch das durch und macht euch Gedanken, worauf Deutschland zusteuert. Also. Und auch eine ganz interessante Erhebung von den 1900 französischen Dschihadisten, die im Islamischen Staat kämpfen, war einer von 5 hier auf Stütze angewiesen und man hat von diesen 1900 Kämpfern 500.000 Euro in Almosen bekommen. Also. Und zieht dann in den Dschihad. Ich weiß nicht, die haben jetzt eine Studie gemacht, dass Neuwagen mehr verbrauchen als angewiesen, also als angegeben. Und ich, keine Ahnung, so wundert mich jetzt nicht. Ich weiß nicht, wer jetzt die Angaben wirklich geglaubt hat, aber da habt ihr eine Studie. So. Ich weiß nicht, so. Also langsam macht mir das aber schon Sorgen, dass sich die deutsche Autoindustrie so, oder die Autoindustrie insgesamt, weil das wird nicht gut laufen, ne? Und das ist ja schon noch ein Motor, den wir hier haben. Ja, das ist ja irgendwie so eine Stütze, so der Rücken irgendwie, der wirtschaftliche Fokus unseres Landes ist ja Autoindustrie. Und was auch immer. Lieber nach Diversität gucken. Hier hat man herausgefunden, dass Familiennachzug nur ein Wunschthema von Leuten ist, die Grüne wählen. Und dass der Rest der Gesellschaft eher sagt, nö. Und ja, macht daraus, was ihr wollt. Also. Ja, aber das ist doch genau auch das ist wichtig, dass das endlich mal auf den Tisch kommt, das Thema, auch wenn es nur in Anführungsstrichen Strichen der Cicero ist. Aber natürlich ist das doch auch ein Signal, wenn du sagst, okay, wir holen alle nach. Da machen sich noch mehr auf, weil sie die Chance sehen, ihre ganze Familie zu retten, sozusagen aus der Armut. Das ist doch eine Einladung. Und dann muss man halt fragen, wie viel Sinn macht das? Keinen oder wenig. Man hat durchaus doch auch noch eine Verantwortung für die Menschen, die schon länger hier leben. Auch wenn die Politiker das gern vergessen oder diese Leute weiße Männer, alte weiße Männer oder besorgte Bürger nennen. Es gibt immer noch die Leute, für die sie hier eine Fürsorgepflicht haben. Dafür bezahlen wir sie fürstlich. Ja, was soll der Blödsinn? Ja, die Klimaziele, das ist auch immer wieder so ein Ding, Klimawandel, nicht so gut, ungut, ja, also passt so. Da bin ich total hinter den Leuten, aber das Problem ist halt so, dass wir in Deutschland Klimaziele nicht erreichen werden, wenn wir nicht entweder sehr, sehr, sehr viel Geld in die Hand nehmen, also 80% der Reduktion zu erreichen, kostet 1,5 Billionen Euro. Und geht wahrscheinlich mit Deindustrialisierung einher. Und dieses mit dem Klimawandel, also ich würde das sehr freuen, wenn man da irgendwie was ordentlicher, besser machen könnte. Aber wenn man nicht irgendwie Europa deindustrialisiert, China davon abhält, weiterzuwachsen oder Afrika verbietet, überhaupt zu industrialisieren, dann wird es sehr schwer mit dem Klimawandel verhindern. Und das Einzige, was wir irgendwie so richtig als Option haben, ist versuchen, viel Geld in die Forschung zu stecken und hoffen, dass wir uns aus der Misere rausforschen können. Aber so rein an sich die Klimaziele so umzusetzen, wie man es sich gesteckt hat, das ist nicht drin. Das ist so, das wird die Gesellschaft zerstören, das wird die Wirtschaft ruinieren und dann ist erstmal gesellschaftliches Klima kaputt und dann werden die Leute abgewählt, die Änderungen gemacht haben und es ist alles 100-mal komplizierter, wie man sich das vorstellen will, diese Ziele auch umzusetzen. Also es ist wirklich so, dass Geld in die Forschung zu stecken in Sachen Klimawandel wäre wesentlich intelligenter, wie versuchen, die Klimaziele umzusetzen. Also weil es einfach nicht so gut bestellt ist mit Realität und gesellschaftlich an die Wand fahren und utopischen Zielen. Also Ja, und Papiergeldsystem. Es hat mich gewundert, dass man in der Welt darüber mal so ein bisschen mehr liest. So Horrorszenario für deutsche Sparer. Ja. Das Geldsystem hatte Probleme. Also die Art und Weise, wie wir unsere Währung Wert geben. Und da könnte es knallen. Also, ich finde es einfach interessant, dass die Welt mal auf die Idee kommt, da mehr drüber zu schreiben. Also, ist auf jeden Fall lesenswert. Lest euch den Artikel durch. Also. Und hier, hervorragend, die Mittelschicht in Deutschland, die hat Probleme. Und in der Regel ist es so, dass ihr auf jedes Land schauen könnt, in dem eine Revolution stattgefunden hat, und ein sehr, sehr starker Indikator dafür, dass eine Revolution erfolgreich umgesetzt werden kann, sind Probleme innerhalb der Mittelschicht. Extreme Parteien und generell revolutionäre Bewegungen blühen auf, wenn die Mittelschicht nicht mehr da ist oder starke Schwierigkeiten hat. Und in Deutschland haben wir jetzt keinen wahnsinnig übertrieben starken großen Trend, aber wir haben einen Trend, wo halt sich abzeichnet, dass es um die Mittelschicht nicht so gut bestellt ist. Und wenn dieser Wert dauerhaft weiter wächst, sozusagen weiter negativ ist und sich ausweitet, dann ist es ein starker Indikator dafür, dass politisch extremere Parteien links oder rechts an die Macht kommen und auch mehr soziale Unruhen halt heraufbeschworen werden. Und sozusagen, wenn ihr wissen wollt, wie stabil eine Gesellschaft ist, guckt euch an, wie es der Mittelschicht geht. Und wenn es unten in diesem Artikel sieht man die Entwicklung, also dass im Mittelstand in Deutschland Überschuldungsfälle sehr gehäuft auftreten. Da habt ihr es. Etwas weiter oben. Ja, wir haben noch einen Nazi-Paragraph. Nachdem man keine Werbung für Abtreibung machen darf, und den will man abschaffen, und Abtreibungsgegner verwenden den 20, 30 Mal oder 30, 40 Mal im Jahr, um Ärzte zu verklagen, die Abtreibungsinformationen angeben. Für Schwangerschafts- ja, die schon alleine sagen, dass sie überhaupt diese Dienstleistung anbieten. Mhm. Ne? Also auf ihrer Homepage, wenn die ja schreiben, so bei uns könnte man das machen quasi, dann kommen die daher und sagen, das ist Werbung für den Schwangerschaftsabbruch. Mhm. Und dies ist ungut, weiß nicht, Nazi-Gesetze. Ja, und gleichzeitig muss man halt eben auch wissen, da stand ja auch drin, dass diese Vereinigung, die das halt eben macht, da diese Anzeigen, dass die auch selber so eine Webseite betreiben, wo sie halt eben irgendwie Babykaust behaupten, das wäre ein Holocaust an Babys, und halt eben auch die Daten von Ärztinnen mit Adressen, also quasi Doxing betreiben, verteilen, und dass dazu jetzt Europäischer Gerichtshof gesagt hat, das wäre Meinungsfreiheit. Krass, sein Anwalt klagte in jedem einzelnen Fall durch alle Instanzen, finanziert wurde dies durch Prozesskostenhilfe, er sei bedürftig und durch amerikanische Abtreibungsgegner. Wir zahlen also noch anteilsweise für die Kosten, die der Typ verursacht, neben den Kosten, die er sowieso schon mit seiner Klagerei verursacht. Und der Anwalt freut sich natürlich. Ich dachte mir auch, was bei den Fällen so einfach nur so, jetzt lass mal wirklich jedes Verfahren nur 1.000 Euro kosten, also von den Ärzten, die verknackt werden. Das sind einfach Summen, die ich sag mal, an dieser Stelle, da hast du wirklich Leute, die mit Belästigung das als Meinungsfreiheit hinstellen. So. Und jetzt hast du hier die Gamergater, also uns, ne? Die das total toll finden. Oder auch nicht. So wie wir es halt finden. Also. Ja, da könnte man mal über die Abschaffung von dem Paragraphen nachdenken. Definitiv. Also hier 25 bis 30 solche Strafanzeigen werden rausgeschickt. Ja, aber ich möchte auch nicht irgendwie mit irgendwie so Angebote dann sehen, wie irgendwie 3 Abtreibungen zum Preis von 2 oder so. Als Pop-up. Ja, aber kommt denn das wirklich? Macht das denn wirklich irgendwie? Nein, ich sag's nur. Also reglementieren würde ich das schon auch irgendwie. Dass das nicht wie die berühmten Pille danach Drops. Es sollte schon. Jede Abtreibung sollte eine einzelne Entscheidung sein. Da buche ich mir kein Dreierticket. Ja, aber es ist ja im Prinzip auch schon so. Da steht hier ja auch drin, dass es ja diese Beratungspflicht gibt, weil sich Leute aufregen. Ja, aber die finde ich völlig in Ordnung. Die ja, die ist ja, auch da, die ist ja auch davon unabhängig. Die muss ja nicht weg, nur weil sie diesen Paragraphen mit der Werbung da streichen. Stimmt. Wie gesagt, 25 bis 30 solcher Strafanzeigen. Ich will einfach nicht die Kosten auch. Weißt du, wirklich super niedrig, lass es 1.000 Euro sein pro dieser Strafanzeige, was es nie im Leben ist. 25, 30.000 Euro will ich nicht verschwendet wissen. Sorry, das kann man sich sparen. Ich, keine Ahnung. Ja gut, die kriegen ja auch nicht alle Prozesskostenhilfe, ne? Also ja, aber generell einfach, dass da ein deutscher Richter hockt, das reicht doch schon, weißt du, der sich damit beschäftigt. Der könnte über so viel wichtige Sachen entscheiden. Genau. Weißt du, du musst im Kleinen sparen. Viele kleine 1%ige oder 0,5%ige Einsparungen machen den großen Braten fett. Weißt du, so. Damit der Staat effektiv ist, damit wir mehr Geld haben, um in die Demokratie-Leben-Stiftung zu investieren oder so, weißt du? Das ist ja keine Stiftung. Das ist ein Programm vom Familienministerium. Ja. Nun, ja, das ist aber schon eine Low-Note, auf die wir da jetzt das Ganze beenden. Vielleicht hätten wir die Anita ans Ende setzen sollen. Ja. Ja, Mensch, Kinder, lasst euch nicht gendern da draußen. Ich wünsche euch allen eine erfolgreiche und angenehme Woche. Lasst euch vom Wetter nicht ärgern. Ja, mach's gut, bis nächste Woche. Haut rein.